in einer mündlichen oder schriftlichen Darlegung dessen, was Rassismus ist, wie er geht, auf welchen Gedanken er beruht und wie diese Gedanken in die Tat umgesetzt zu Mord und Totschlag führen, und zwar gezielt zu Mord und Totschlag an gewissen Leuten, nämlich den Angehörigen einer Nation oder einer Völkerschar oder einer Rasse eben, so würde das genau 3 Minuten in Anspruch nehmen. Und ich bilde mir auch ein, das zu können, eine Kurzdarstellung der Logik des Rassismus in 3 Minuten zu geben. Hätte aber meine Bedenken, ob all die Demokraten gebildete Gemüter, mündige Bürger, die mir da zustimmen, jawohl, so ist es, auch tatsächlich akzeptiert haben, dass es so und nur so und nicht anders ist. Deswegen die Entscheidung, die ganze Sache mal durch ein paar kräftige Hinweise aufzuziehen, Hinweise auf die Art und Weise, wie Demokraten sich vom Rassismus distanzieren, wie sie nicht in der Lage sind, die einfache Begriffsbestimmung dieser politischen Stellung in der modernen Welt zu fassen, wie sie sich weigern, die Wahrheit des Rassismus anzuerkennen, die Wahrheit, die über ihn, meine ich da, dann wird jetzt keiner nicht gleich schreien und sagt, da steht ein Rassist, die Wahrheit über den Rassismus anzuerkennen und seine Verwandtschaft mit dem Getriebe in der bürgerlichen Demokratie, mit dem stockbürgerlichen modernen Nationalismus zu sehen. Am populärsten ist hier bei uns in Westdeutschland die Verabscheuungswürdigkeit des Rassismus als praktizierte Politik, selbstverständlich in Kapitel Bewältigung der Vergangenheit dargestellt worden. Klar, Hitler, Juden zu Millionen umgebracht, das musste bewältigt werden, das ist der Vorwurf, vielleicht sogar der inzwischen übrig gebliebene einzige Vorwurf an das Dritte Reich und seine Politik. Und da haben sich Demokraten auf die verschiedenste Art und Weise nachträglich zu Wort gemeldet. Ich will dann darüber, um nochmal die Methode zu erläutern, zeigen, dass die Kunst, sich vom Rassismus als Politik, dann auch als Gedankengut zu distanzieren, nicht übermäßig ausgebildet ist oder dass sie ein Armutszeugnis für manche Leute bildet. Der erste ist eine Wissenschaft, sozusagen einer der Väter der westdeutschen hohen Soziologie. Der Mann heißt René König. Wer Soziologie studiert, wird irgendwann von ihm was gehört haben oder zu hören bekommen. Als Erlebnisbericht gibt er zum Besten, einzig ein schwarzer Mercedes kam mit großer Geschwindigkeit angefahren. Darin sah ich Hitler in nur wenigen Metern Abstand und fragte mich, was wohl die Deutschen an diesem Gesicht eines böhmischen Mausefallenhändlers finden mochten. Ein Gesicht, das so undeutsch war, wie es überhaupt nur sein konnte, mit einem Loch anstatt eines Mundes, mit stieren Augen und darüber die affektierte Militärmütze der SA, die verbarg, dass er auch keine Stirn und daher keinen offenen Blick hatte. Es ist bekannt, ungefähr jedenfalls, auch wenn man nicht Mein Kampf mal von vorn bis hinten durchgelesen hat, dass Hitler sehr für deutsches Wesen war. Dass er das deutsche Wesen vom bolschewistischen, vom jüdischen und von sonstigen Kram sehr wohl unterschieden wissen wollte. Dass er meinte, das deutsche Wesen sei das einzig Senkrechte. Andere wären minderwertig, die Juden so minderwertig und stören dazu, dass sie vergast gehören. Hitler hatte also einen deutschen Maßstab. Jetzt kommt ein Wissenschaftler, demokratischer Wissenschaftler, moderner Prägung daher und sagt 10 Jahre oder 14 Jahre nach dem Untergang des Dritten Reiches, dem Hitler seinen Vers auf. Ein schönes Beispiel für ein ziemlich deutsches Maß, nämlich das von Hitler selbst, als Handreichung für Kritik an ihm. Der Mann entblödet sich nicht und übernimmt den rassistischen Maßstab der Beurteilung eines Menschen und fordert ihn, macht ihn geltend gegen den Obervertreter dieses Maßstabs, der ihn nicht nur theoretisch vertreten hatte, sondern auch praktisch zugeschlagen hat. Man möchte fast fragen, wer ihm, der Führer, mit seinem Wirken, seinen Taten, seinen Erfolgen und Misserfolgen, denn recht gewesen, wenn er stramm, blond, groß, blauäugig, ungefähr eben ein bisschen arisch gewesen wäre. Hätte er dann noch etwas auszusetzen gehabt an dieser Figur? Die zweite Stilblüte, die Ungerechtigkeit des Rassismus tadelt, sich vom Rassismus distanziert, vom Judenmord insbesondere, wird regelmäßig, da brauche ich nicht lang zu zitieren, von dem Tübinger Rhetorikprofessor Walter Jens zum Besten gegeben. Immer wenn wieder ein Jubiläum ist, immer wenn wieder ein bisschen Antisemitismus läuft, wenn ein falsches Theaterstück, wo ein Jude vorkommt, der Geld hat oder sowas, aufgeführt wird, wenn der Kanzler Kohl etwas, na sagen wir mal, Geschmackloses macht in Sachen Vergangenheitsbewältigung, jedes Mal kommt dieser Professor und vermeldet, man soll nicht so gegen die Juden sein. Warum? Schon damals war es verkehrt, die abzumurksen und ihnen so feindselig gegenüberzutreten, insgesamt, stimmungsmäßig wie gaskammermäßig, weil es ist kaum zu unterschätzen, kaum zu überschätzen, was die Juden für die deutsche Kultur geleistet haben. Der Mann besteht in seiner Zurückweisung des Rassismus schon wieder auf dem urdeutschen Maßstab und befindet locker, die jüdische Rasse ist nicht schlecht, wie Hitler es behauptet hat, in seinem Vergleich mit dem Deutschtum, das er wollte, sondern die jüdische Rasse ist extrem gut, und zwar darin und dadurch, dass sie für die deutsche kulturelle Tradition manches abgeliefert hat. Sowas gilt heute als feinsinnig, als korrekte Distanzierung vom Rassismus. Auch hier möchte man fragen, was würdest du, guter Mann, bloß sagen, wenn die jüdische Tradition fürs deutsche Geistesleben zufälligerweise nichts abgeworfen hätte? Ginge dann vielleicht irgendetwas vom Dritten Reich, seiner Politik, insbesondere der Rassenpolitik, in Ordnung? Es gibt sicher ein paar Völkerschaften auf der Welt, die nichts an Handschriften, philosophischen, gemalten und sonst was für deutsche Museen hinterlassen haben. Der dritte Fall eines Nachweises der Irrationalität, der Unvernünftigkeit, der Ungerechtigkeit stammt von einem Marburger Politikwissenschaftler, der sich auch noch für links hält. Dass jedoch während des Krieges, als die deutschen Armeen in die Defensive gedrängt waren und jede Arbeitskraft dringend benötigt wurde, die faschistische Regierung enorme Kräfte dafür einsetzte, um den Massenmord an den europäischen Juden zu vollenden, lässt sich durch keine rationale Kalkulation mehr begründen, sei sie in ihrer Zielsetzung auch noch so begrenzt. Stattdessen wurden Millionen von potenziellen Arbeitskräften ermordet, wurde ein beträchtlicher Transportraum, der dringend für den Nachschub an die Ostfront benötigt worden wäre, für Judentransporte zur Verfügung gestellt. Dreimal demokratische Distanzierung vom Rassismus damals, dreimal der Maßstab der Deutschen nicht geht. Die Vergasung der Juden, einmal nicht mit dem allerwelts Wörtchen. Unmenschlich zu kennzeichnen, sondern tatsächlich noch etwas hinterherzuschieben. So etwas wie einen Nachweis der Irrationalität, des Ungerechten, des Ungeheuerlichen, Dummen des Vorgehens, führt offenbar bei demokratischen Distanzierungsdenkern stets dazu, haargenau die Maßstäbe des Deutschen Reiches von damals anzulegen und Hitler, weil er seine Sache so schlecht gemacht hat, auszulachen, zu blamieren. Es ist schon ein starkes Stück zu sagen, statt die Juden zu vergasen, hätte man aus ihnen Arbeitskräfte, Soldaten und aus dem von ihnen benötigten, als halbe Leichen benötigten Transportraum für den Nachschub an die Ostfront machen können. Meint man, aber es scheint unter Demokraten kein Stück stark genug zu sein. Dreimal die Logik einer Kritik, die Hitler schlicht vorwirft, in seinem Antisemitismus sich den und jenen Widerspruch geleistet zu haben. Sei es durch seine undeutsche Physiognomie, sei es durch die Unterschätzung der Werte, die das Judentum den Deutschen geliefert hat, sei es als Ermahnung, dass die Brauchbarkeit als Maßstab an die Juden samt ihrem Transportraum in die KZs angelegt doch ein rationalerer Maßstab wäre, wie der rassistische den Hitler durchgezogen hat, nämlich sie einfach vernichten. Einerseits ist in solchen Distanzierungen das Bewusstsein kenntlich, wie Rassismus funktioniert. Ja, wegen der nationalen Sache, wegen der harten Differenz, auf die es ankommen sollte, Deutsch und Deutsch. Deutsch, jüdische Natur, Rassenzugehörigkeit. Und wegen des Urteils, wegen der Rassenzugehörigkeit nicht für die deutsche Sache geeignet, eher störend. Deswegen hat Hitler sich so bemüht, auf die Juden loszugehen. Also einerseits ist dieses Bewusstsein in der Kritik unterstellt. Es muss vorhanden sein. Aber nicht die Logik des Rassismus wird kritisiert, sondern es wird quasi der Maßstab übernommen, um den Rassistenpolitiker Hitler der Unfähigkeit, der Inkonsequenz zu zeigen. Andererseits, wie schon erwähnt, eine große Rolle kann dieses Bewusstsein, wie Rassismus eigentlich geht, in dieser Kritik eben nicht gespielt haben. Es ist halt eine Sorte Widerlegung und Distanzierung im Stile einer Gegenrechnung, die die Methode des Rassisten, Deutsch und Deutsch, deutsch-jüdisch, rassistisch eben, dem Leistungstest als Verfahren im Umspringen mit dem Menschen, taugt denn diese Rasse für unsere deutsche nationale Sache, für unsere arische Sache? Dem Ziel des nationalen Erfolgs gar Recht gibt. Alle drei Beispiele stehen dafür. Der Rassist Hitler scheint für Demokraten nur, und das meine ich jetzt als Kennzeichnung dieses Zynismus, dieser Distanzierungen, mit seinen eigenen Waffen geschlagen werden zu können. Peinlich daran ist denen nichts. Gedanklich gesehen, glaube ich es klar gemacht zu haben, alles. Es ist, als wollen sie den Rassismus praktisch, plausibel, durch das Verfahren einer Demonstration seiner Untauglichkeit ablehnen und nicht als Zweck und Programm. Es ist, als wollten sie sagen, die Annahmen der Rassisten können doch gar nicht stimmen. Man sieht doch, zu welchen untauglichen Verfahrensweisen es führt. Es ist, als möchten sie die gegenteiligen Erfahrungen, die sie vermelden, also das Unnütze des damaligen Rassismus für das Reich, möchten sie das als praktischen Konter zu Gehör bringen und damit die Untaten blamieren. Sie tun so, als wäre wegen der Blamage, wegen der Unzweckmäßigkeit des praktizierten Rassismus, der Rassismus jetzt endgültig so etwas wie eine unhaltbare Theorie. Und das ist ein Fehler. Rassismus 2, nicht als praktizierte Politik, sondern als herumgeisternde, damals in Deutschland, heute auch noch in ein paar Ländern der Welt, vielleicht auch hierzulande, herumgeisternde politische Weltanschauung. Nicht als ein im Recht, Gesetz, im Regierungsprogramm verankerter Streitpunkt, geht auf die und jenen los, das sind die Verkehrten, das sind die Schädlinge der deutschen Nation, unserer Volksgemeinschaft. Sondern Rassismus als das, was sich immer wieder einstellt. Das, was man gewöhnlich lernt, es wäre ein Vorurteil. Da sind Demokraten schnell bei der Hand. Jeder wird es vom Schulunterricht her kennen und so weiter. Es gilt als ein fürchterliches Vorurteil. Als ein Wahn, der durch nichts gerechtfertigt ist. Also etwas Ähnliches wie ein unzulässiger, unbeweisbarer oder unbewiesener Schluss von der Zugehörigkeit zu einer Rasse auf die Tauglichkeit für eine gute Sache. Das ist gewöhnlich die Nationale. Auch hier, Vorsicht, das sagt erstens ein jeder, das plappert jeder Papagei nach. Und was der nachplappern kann, sind normalerweise Fehler. Es hat noch niemand, auch nicht die Schriftsteller des Rassismus, die Klassiker Gobineau, Chamberlain und sowas, die haben noch nie einen Beweis angetreten. Eine Rechtfertigung des sogenannten Vorurteils. So ungefähr die Natur per Rasse, per Gen vielleicht, einem Individuum oder der Gemeinschaft von Individuen, die der Rasse nun mal angehören, per biologischen Merkmal. Die Natur, die sie nun mal aufweisen haben, bestimmt die Fähigkeit respektive Unfähigkeit der betreffenden Leute. Diesen Beweis, hier ist etwas determiniert, da wird hinterher der Wolfgang noch was drüber sagen, der gehört in eine ganz andere Ecke des Fahndungsbedürfnisses in der Psychologie, in modernen Wissenschaften. Das hat so etwas an sich wie danach zu stochern, ob da nicht doch vielleicht von Natur her etwas bestimmt sei, wozu man dann im Leben, in der Gesellschaft bestimmt ist. Rassisten führen zu einem Beweis im Sinne eines Schlusses von der natürlichen Ausstattung auf die gesellschaftliche Stellung, die einem zukommt, nicht. Dann müssten sie übrigens in ihrer Praxis nur die natürliche Beschaffenheit der Leute prüfen und wüssten, was aus ihnen zu machen geht. Ich sage gleich mal die Auflösung. Der Witz des rassistischen Urteils liegt wie meistens bei dem, was Vorurteil genannt zu werden pflegt, im angelegten Maßstab, nicht im beurteilten Objekt. Die Aussage, der Neger wird nie ein vernünftiger Opernsänger. So was steht in Mein Kampf zum Beispiel. Ja, tut mir leid, das gibt's halt alles. Man kann auch sagen, der Neger wird nie ein vernünftiger Philosoph oder sowas. Das Opernsängerbeispiel stammt nun mal von Adolf Hitler. Solche Aussagen, die nach dem Muster gehen, diese Rasse ist nicht mit den Mitteln ausgestattet, qua Natur, die es erlauben, aus ihnen tüchtige, brauchbare Mitglieder, vielleicht sogar führende, verantwortliche, leidende Posten und so weiter in der Gesellschaft zu zimmern. Dieses Urteil, das nimmt seinen logischen Ausgang vom Maßstab her. Das vergleicht eine Hierarchie in der Gesellschaft, das vergleicht Staatsnotwendigkeiten. Was für Typen brauche ich als Offiziere, als Lehrer, als das und jenes? Als Elite zum Beispiel, sagt man da modern dazu. Befindet, dass dazu, dass einer an die entscheidende Stelle kommt, der andere an eine minder entscheidende Stelle, befindet, dass dazu eine Auslese vonnöten ist und sagt, die Auslese hat auch ein erstes und ganz sicheres und grundsätzliches Kriterium, neben allen anderen, die dann in der Schule oder sonst wo zur Anwendung kommen, in der Rasse. Es ist ein Vergleich von jemandem, der als Nationalist meint, dass alles Wichtige in der Nation und ihrer Gesellschaft nur von Leuten zu tun, ist getan werden, muss getan werden, kann, die sich auch dieser Nation verpflichtet wissen, die auch jetzt als Rückschluss das nötige Rüstzeug mit sich bringen in ihrer Natur. Rückschluss, genau genommen, meine ich in Anführungszeichen. Das ist kein Schluss, sondern es ist eine politische Berechnung des Typs, wie ich sie jetzt wiedergegeben habe. Rassismus hat noch nie geheißen. Ich besichtige einen, schaue ihm den Gang an, die Haltung, die Figur, so wie René König den Adolf Hitler in Mercedes bewundert hat, und dann sage ich, der, aus dem wird nichts. Das ist schon fast demokratisch, die Vorgehensweise. Aus dem Bumm wird nichts. Ja, das Wort kriegt man oft zu hören in manchen Familien. Dabei kennen Sie ihn meistens erst 4, 5 Jahre, den Bumm. Also nochmal, wenn überhaupt, dann ist es kein Schluss von Natur auf gesellschaftliche Tauglichkeit, sondern ein Schluss von Maßstäben gesellschaftlicher, nationaler Tüchtigkeit. Ein Rückschluss, der mit Logik nichts zu tun hat. Des Inhalts, für sowas gehört sich nicht, dass so einer es kriegt, den Posten, ihn übernimmt. Er ist nämlich von Natur aus nicht in der Lage, sowas zu tun. Es ist keine Behauptung einer Kausalität, einer notwendigen Folge aus einer Naturausstattung zur gesellschaftlichen Befähigung. Ein gesellschaftliches Ergebnis, die Hierarchie, das sich etwas sagen lassen müssen, das etwas verstehen, das etwas sagen können, andere kommandieren können, Leitungspersönlichkeit sein, Untergeordneter und so fort. Das alles, das hat eher mit dem rassistischen Rückschluss zu tun, nämlich man erklärt sich die Hierarchie unter dem Blick auf den Wunsch, wie man sie gerne hätte. Das Maß der Brauchbarkeit in einer Nation und für sie, das wird bei einem lockeren Geschwätz, Rassismus ist ein unbewiesenes Vorurteil, glatt übergangen, es wird nicht einmal eines Blickes gewürdigt. Ich weiß auch den Grund, man hat es vorhin an den drei Beispielen gesehen, der Grund ist, weil man das Maß teilt. Das kann man alles höflich ausdrücken in ganzen philosophischen Sätzen oder in irgendwelchen politischen Aufsätzen hinschreiben, der Schluss von Rasse auf Wert ist unwissenschaftlich. Gibt ihn halt leider gar nicht. Es ist kein Schluss. Die Parallele zur ersten Sorte Rassismus, der praktizierte, wofür ich als Beispiel das Dritte Reich genommen habe, ist offenkundig. Auch hier wird eine Konstruktion, eine billige Konstruktion, die einen anderen aburteilt, wegen Rassenzugehörigkeit vermeintlich, dabei in Wirklichkeit wegen des Befunds, die Rasse taucht nicht für meine Wertmaßstäbe, für die gesellschaftlichen Ansprüche. Die andere Seite des Vergleichs fehlt meistens. Diese Konstruktionen, die sogenannten Vorurteile politisierter Gemüter, werden wie eine Theorie behandelt, die nicht ganz wahr ist oder die nicht haltbar ist. Da stellen Leute sehr offenkundig den Antrag auf Nichtzulassung von gewissen Menschensorten in der bürgerlichen Konkurrenz im staatlichen Leben. Und nur weil sie diesen Antrag auf Nichtzulassung von denen in unserem schönen Getriebe, sei es bei Arbeit oder Kapital, sei es bei Bildung oder Spiel, nur weil sie den Antrag in der Form eines apodiktischen Urteils vorbringen, die solchen sind solche und die bleiben solche, also sind sie nicht mir. Nur deswegen muss sich der bürgerliche Verstand verirren und so tun, als ob der Rassismus ein Vorurteil, damit eine Verfälschung der Wahrheit, eine verkehrte Theorie sei, der man eine richtige entgegenzusetzen hätte. Das ist matt. Dabei ist die Herkunft des rassistischen Gedankens offenkundig genug. Auftreten kann das Ganze nur, wenn erstens die Nationen miteinander in Berührung kommen, sage ich es mal ganz höflich. Meine erste Faschismusbewältigung, die ist so gegangen. Erstmal ein Besinnungsaufsatz, man schrieb 58 ungefähr, ein Besinnungsaufsatz, warum siedeln Menschen an Flüssen an? Ja, das war schnell erklärt, Wasser waschen, Landwirtschaft und so weiter. Das war ein sehr einfacher Einstiegsbesinnungsaufsatz. Der zweite war schon sehr besinnlich. Vor- und Nachteil des wechselseitigen Durchdringens verschiedener Kulturen. Hui, da hat's gezischt. Das Dritte Reich ist ja immerzu ein wenig bewältigt worden. 58 war noch nicht so lang her. Ist es ein Vor- oder Nachteil? Ja, was haben Sie uns 15-, 16-Jährigen beigebracht? Bloß nicht sagen, das ist ein Nachteil. Das mit der Reinrassigkeit, mit der Reinerhaltung des Volkes, das war neulich beim Hitler. Ihr müsst einerseits, andererseits sagen, einerseits ist der Vorteil der gegenseitigen Durchdringung ist, sie vermischen sich, lernen voneinander. Der Nachteil ist, sie vermischen sich. Sie verwässern nämlich in ihrer Eigenart ein bisschen, aber insgesamt werden sie alle dabei reicher und die Vorteile überwiegen also klar. Das nur als Hilfsmittel, wie billig die bildungsmäßige, für die wissensdurstige Jugend, die rassistische Geschichte gepflegt und ad acta gelegt wird. Ja, wie kommt der Rassismus auf, wenn sich Nationen berühren, habe ich gesagt. Ja, wenn es auswärts Eroberungen zu machen geht, wenn es Geschäfte auswärts gibt, wenn die Nationen miteinander in Händel friedliche und kriegerische geraten, ja, dann kann es gar nicht ausbleiben, dass der Unterschied zwischen das sind wir, das sind die anderen, Bedeutung erlangt. Dann regeln nämlich sofort Staaten, wie heute auch, was Ausländer dürfen und was sie nicht dürfen, im Unterschied zu dem, was eigene Leute, Landsleute dürfen oder nicht dürfen. Von da an blüht der Rassismus. Von unten wie von oben. Er ist dann der Befund, dass man in der Unterscheidung zwischen den eigenen und den Fremden eine Entscheidung des jetzt nicht Vorurteils, sondern eine Vorentscheidung zu treffen hat in Bezug auf die Zulassung zu allen möglichen Geschäften im Lande und sonst wo. Das ist in der heutigen Ausländerfrage, in der Bundesrepublik, beim Ausländerrecht, das es ja immer zu gibt und das immer novelliert wird und da muss gerade wegen der Gastarbeit und so weiter immer was getan werden. Da ist es offenkundig. Die Ausländer sind hier, weil sie brauchbar gemacht wurden, durch ihr Herziehen. Der Umgang mit ihnen wird geregelt. Sie sind in allem, was sie tun, hier ein Sonderfall. Sie haben Rechte und Pflichten nicht. Andere Rechte und Pflichten haben sie, die für den Inländer gar nicht in Frage kommen. Sie sind ein Sonderfall. Wenn das geschieht, dann pflegen Leute, die zu ihrer Nation halten. Und da muss man kein Faschist sein. Jeder Demokrat beherrscht diese Übung. Da muss bei denen die prüfende Frage auftreten. Was wird denen im Unterschied zu mir eigentlich zu viel gewährt? Sodass es ihnen am Ende besser geht, wie mir, als einen, der doch hier zugehörig von Haus aus ist. Rassismus kommt also erst einmal mit dem Kolonialismus auf. Das sind in Büchern, die man so als Jugendlicher studiert, in den, Reiseberichten von Livingstone oder solchen Büchern. Da kommt halt einmal vor, kaum waren wir dort, haben wir gemerkt, was es dort alles gibt. Später wird immer mehr davon die Rede sein in solchen Reiseberichten. So um die Jahrhundertwende, da gibt es Bodenschätze, merkt man da plötzlich. Später beim Öl noch. Aber die Kaffern da hinten sind nicht einmal in der Lage, das auszunützen. Da merkt man eine wunderbare Gleichgültigkeit gegen die Besichtigung der wirklichen Lebensumstände der Leute dort. Ich nenne es mal kurz gefasst politischen Ökonomie dort. Vielleicht haben die gar kein Bedürfnis, von ihrer Art zu produzieren, zu leben, zu essen, zu trinken, irgendwelches Zink aus dem Boden zu buddeln. Was sollen sie denn mit machen? Brauchen die vielleicht Batterien für ihre Autos? Ja, wenn aber hier die Industrie und das Kapital wüten und kommen dahin, merken sie, dass ein Haufen sogenannter natürlicher Reichtümer ungenutzt da liegen und dann liest man in einem Reisebericht, ja, das ist ein komischer Menschenschlag dort unten, die Negern. Das ist eine komische Rasse. Wir sind nicht in der Lage, diese Natur gescheit anzugehen, auszunützen. So billig fängt das rassistische Unterscheiden zwischen uns und denen an. Echt rassistisch wird es natürlich erst dann, wenn so etwas wie eine Konkurrenzlage zwischen einem unseren, einem Einheimischen, ich nehme es mal immer den Fall Deutschen, auftritt und einem Ausländer, dem Angehörigen einer anderen Rasse, der sich nach Meinung des Deutschen etwas herausnimmt, was ihm gar nicht gebührt. Der meinetwegen etwas wird, was der Deutsche hätte werden wollen oder ihm nicht zugesteht. Dann ist es klar, dann plädiert der Demokrat, der Nationalist, allemal nicht für die Auslese, wie sie geht und steht, wie sie abläuft, sondern für eine Vorauswahl. Dann kommt das Urteil zustande vor den Maßstäben unserer Nation, unserer Pflichten, unserer Vorhaben, für die ich einstehe und für die ich mich auch einsetze im Beruf und sonst wo. Für die Maßstäbe taucht der Mann nichts. Wenn fremde Zeitgenossen von einer Regierung benutzt, sei es durch Eroberung, durch Überfälle, durch Kolonialismus, Handel und Wandel und so weiter, benutzt wird, wenn eine fremde Nasse benutzt wird, und wenn sie als Eingespannte sich dann als Benutzbare erweist, also Konkurrenzlagen zwischen Bürgern und Fremden, wie schlimm oder wie wichtig sie sind, vollkommen wurscht. Irgendeine Konkurrenzlage, die können auch erdacht sein. Die können gar keine wirkliche Konkurrenz darstellen, die zwei um denselben Posten ringen. Die kann sehr eingebildet sein, die Konkurrenzlage. Nur, was steht wem zu hier durch meine Nation? Dann gibt es den ersten Rassismus. Es ist also kein Geheimnis und dürfte es noch nicht einmal den drei Idioten vom Anfang sein, dass der nationale Maßstab, der eingebildete wie der wirkliche, der Grund für den Anführungszeichen Rückschluss auf die Natur eines fremden Menschen ist und nicht ein Theoriegebäude, das die Natur der verschiedensten Rassen untersucht. Und doch, es tun alle sehr gern so. Was will ich damit sagen? Ganz nebenbei habe ich ein paar Mal auszudrücken versucht, wie billig und wie einfach überhaupt bloß Rassismus geht und worin sein Kerngedanke besteht. Ich wollte sagen, Achtung, Demokraten, ihr haltet euch viel darauf zugute, keine Rassisten zu sein. Ihr plädiert locker für Gleichbehandlung aller von Natur gleichgebauten Menschen. Und schon sagt ihr wieder eine Lüge. Denn das stimmt nicht, dass die Menschen von Natur aus gleich sind. Die Geschichte mit der Gleichheit der Menschen, das ist, schaut euch um im Saal, ob ihr zwei Gleiche findet. Die Natur hat diesen Unfug nicht gemacht. Und auch die Rassen unterscheiden sich. Und wer nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, der sieht auch einem Chinesen, einem Japaner, einem Neger gewisse Unterschiede zu uns Idioten hier an. Von der Gleichheit der Natur kann keine Rede sein. Die Gleichheit ist schon wieder ein Behandlungsmaßstab, der quasi in einem logischen Purzelbaum zur Eigenschaft des Menschen oder jedes Menschen umverfabelt worden ist. Also gut, ihr Demokraten, ihr plädiert für Gleichbehandlung aller von Natur gleichgebauten Menschen. Das ist euer Dogma. Ihr habt also ein besseres Staatsprogramm als die Rassisten. Ihr formuliert gleich euer Staatsprogramm, wenn ihr euch von Rassisten distanziert, wie die Anwälte eines Rechts, das jeder Mensch eben von Natur aus hat. Was ist denn das Billige an dieser Unsitte der Demokraten? Was ist denn das, was man ihnen, naja, wenigstens mal lassen kann, wenn sie Rassismus falsch kritisieren, aber wenn sie das wollen, was ist denn eigentlich gut in dem Sinn, was kann man denn verstehen? Naja, sie meinen, die Natur, also die Zugehörigkeit zu einer Rasse, soll nicht zum ausschlaggebenden, schon gar nicht zum schlagenden Argument gegen jemanden werden. zumindest von Seiten der Regierung, von Seiten des Staats, eigentlich von niemandem aus. Das ist das ganze Programm. Das ist, wie insgesamt demokratisches Gedankengut hier bei uns, auch in Italien, auch in Japan, das sind eben Kriegsfolgen, immer als Antifaschismus daherkommt, wieder die dümmste und dümmste Art, die Überlegenheit der eigenen Sache zu kennzeichnen. Was ist denn da gewonnen? Was ist denn da los? Ja, eben dies ist nicht los, dass jemand wegen seiner Rasse verfolgt wird. Da steht, es gibt kein Gesetz mehr. Und es gibt auch im Regierungsprogramm, im Vorgehen der Regierung, nichts, was darauf schließen ließe. Aber halt, wie ist denn das mit den Ausländern jetzt bei uns? Gibt es eine geregelte und dauerhafte Sonderbehandlung von Ausländern bei uns? Also, das sind die Deutschen, das die anderen. Ja, das wird wohl auch niemand abstreiten können. Es gibt ja ein Ausländerrecht. Gibt es einen dauernden Handlungsbedarf von Seiten der Regierenden wie von Seiten der Regierten in Sachen ein klein paar Korrekturen an dieser Sonderbehandlung von Ausländern anzubringen? Wird auch niemand bezweifeln können nach dem Theater des letzten Vierteljahres? Auch das gibt es. Ja gut, jetzt ist das ganze Kompliment, dass man diesen Staat in der heute behandelten Frage zubilligen kann, eben dies, Juden vergasen ist nicht. Das stimmt. Aber es ist ein eigenartiger Stolz auf die Nation. Wenn man ihr das Kompliment macht, sie würde das anerkanntermaßen größte Verbrechen der Weltgeschichte unterlassen. Das ist auch so eine Logik, die ich nicht leiden kann. Leider bleibt keiner der modernen, der wohlwollend gegenüber Ausländern und in der Rassenfrage wohlwollend gesonnenen Demokraten bei dem stehen, dass er sagt, das mag ich nicht, dass die anderen schlecht behandelt werden, so quasi nicht zur Konkurrenz, zum bürgerlichen Leben in seinen Aufs und Abs mit seinen Hilfsmitteln rechtlicher und anderer Art, technischer Art, zugelassen werden. Sie sollen zugelassen werden. Keiner bleibt dabei stehen, sondern jeder geht ein bisschen weiter. Weil Rassisten, die ihren Beweis dieser Rasse erklärt, die Untauglichkeit und die Schädlichkeit der Zugehörigen, nie führen, sondern eher einen Beweis, eine Beweislist nehmen, die sich nicht der Rasse bedient, also Rasse als biologischer Unterschied, sondern des Gemütszustandes, der Lebensart. Also dessen, wie sich Leute aufführen, wie sie essen und trinken, wie sie lachen und weinen und so fort, ob sie langsam gehen, ob sie schlurfen, was weiß ich. Weil Rassisten höchstens sowas, also schon garantiert nichts Natürliches, für ihren Naturbeweis anführen. Also schaut sie doch an, wie zerlumpt, wie durcheinander und so fort. Wenn ich dich schon sehe, diese Juden, diese Araber, diese und so fort. Meinen demokratische, wohlmeinende Antirassisten, den rassistischen Schluss umkehren zu müssen. Jetzt war es aber doch gar kein Schluss. Die faden Beweise von Rassisten, die in den Sitten anderer Völker und Rassen lauter Unsitten, in der Lebensart lauter Untermenschentum, in ihren andersartigen Glaubensbekenntnissen und Glaubenspraktiken lauter Absurditäten, Abgeschmacktheiten entdecken, nie in den eigenen. Diese Beweise von Rassisten werden umgekehrt und man entdeckt an dem, was andere Völkerschaften und Rassen so hervorbringen, plötzlich lauter positives Zeug. Und deswegen meint man, man hätte einen guten Beweis, ein gutes Argument, müsste man sie doch, genau wie sich selber, müsste doch jede Nation, der eigene Staat schon gleich, die genau wie sich selber tolerieren, gewähren lassen. Es ist plötzlich so, in der demokratischen, antirassistischen Denkart, als würden sich die Individuen tatsächlich an ihrer Natur bewähren, ihre Eigenart ausleben Und das wäre der Inhalt ihres Lebens. Ich sage mal das Gegenstück dazu. Und sich nicht an einer politischen Ökonomie der einen oder anderen Sorte, an Gesetzen, an Auslesekriterien einer Gesellschaftsordnung, sei es ihre eigene da hinten oder unsere hier vorn, bewähren. Wieder, der Maßstab ist auch bei Ihnen weg. Es ist bei diesen positiven Beurteilungen fremder Völker, bei diesem umgedrehten, auf den Kopf gestellten Rassismus, ist es, als ob die Auslese in der Welt, die Beurteilungen, die praktisch und theoretisch dauernd stattfinden, als ob die geleugnet werden, als ob die vom Tisch wären. Keine Diskriminierung und schon ist die Welt in Ordnung. Es ist, als ob ein Recht ohne rassistischen Artikel drin oder ohne rassistische Paragraphen drin für diese billigen Anwälte genau der Zustand wären, wo dann Gesetz, Staat, Recht, Nation allen in ihrer Eigenart entspricht. Die Eigenart wird als Lebensart genommen, als Art und Weise zu essen, zu trinken, sich zu kleiden, zu singen, was weiß ich alles Mögliche. Bücher zu lesen, zu schreiben, Kultur zu treiben. Und das eigene Leben, das politische insbesondere, das Leben in der eigenen Nation, wird auch jedes ökonomischen und herrschaftlichen Gehalts entkleidet und auch als eine Art Leben, als eine Art des Lebens zu gestalten genommen. Dann werden sie verglichen für enorm unterschiedlich befunden, und herauskommt, nur die andere Art ist auch eine Art und nicht per se, wie beim Rassisten, eine Unart. Da mag alles mit Gewalt und Elend, mit Kontrolle, mit Auslese, mit nationaler Kontrolle von Ausländern überall auf der Welt üblich sein. Wenn doch nur der Schritt zum expliziten praktizierten Rassismus fehlt, dann ist die Welt in Butter. Dabei haben bis auf wenige Nationen in der Welt alle diese tiefe, humane Einsicht doch von sich aus gehabt, dass der Rassismus eine überholte Form der Auslese ist. Sie haben doch gemerkt, dass die Benutzung jedes Menschenschlags in Afrika, in Malaysia und so weiter geht, dass sie sich auch auszahlt. Dass das Einsacken von Naturreichtümern in ganz Afrika und anderswo, dass die Verwandlung von Natur in Kapital, dass das funktioniert, und zwar dadurch, dass man auch die Menschen vor Ort einspannt. Also haben die doch die Widerlegung des Rassismus auf eine ganz andere und auf eine recht brutale Art vollzogen. Nein, die Völkerschaften Afrikas, obwohl es Neger sind, die der arabischen Staaten, die Chinesen, die im indischen Subkontinent und so weiter, alle sind sie einbezogen. Natürlich gibt es überall ein paar unterschiedliche Handhabungen des Einbeziehens, ein paar Sonderrechte, ein paar unterschiedliche Löhne, dies und jenes gibt es da schon. Aber das Vorurteil, dass sich solche Leute wie die in Malaysia für das Löten von Computern nicht brauchen ließen, das Vorurteil, das entdeckt man bei führenden Demokraten nicht. Es geht. Insofern, all denen, die so locker antirassistisch zu denken glauben, das zum Nachdenken, ist das gemeint? Bei der halbherzigen Distanzierung vom Rassismus, ohne seinen Begriff zu meinen, nämlich eine Sorte für die heutige Gesellschaft überholter Auslese. Ein überholtes Ausleseverfahren, das führt zum Imperialismus, zum Weltmarkt, überhaupt nicht passt. Ein Ausleseverfahren, das deswegen höchstens von der Manövriermasse, vom Volk aus, immer mal wieder gefordert wird. Das vom Volk in schäbigen Witzen, wenn sie vom Urlaub heimkommen, über die Ausländer, wo sie waren, praktiziert wird. Aber keine Durchschlagskraft im politischen Programm der Nation hat. Deswegen dazu noch einiges. Soviel ich weiß, ich lasse mich da aber korrigieren, ich habe nicht viel extra nachgeguckt, aber früher hat man ja viel gelesen, außer der Republik Südafrika und den Staaten in den USA. Wenn es jemand noch weiß, mir ist es nicht bekannt, gibt es, glaube ich, keinen Staat, der explizit per Gesetzeswerk noch Rassismus in seinem Programm hat. Wie er sonst vorkommt, habe ich gerade angedeutet. Natürlich ist das rassistische Vorurteil bei den Juden heutzutage gegenüber den Palästinensern flott am Werk. Natürlich hat es zwischen Vietnam und China eine Geschichte und auch eine Gegenwart des sich vor rassistische Vorurteile entgegenhaltens. Klar, das gibt's überall, aber das will ich ja gerade sagen. Der explizite Rassismus, der sagt, hier ist ein Verkehrter in meinem Volkskörper, der gehört raus, der wäre heute unvereinbar, der war schon bei Hitler ein Anachronismus, rein politökonomisch gesehen. Aber er hat ihn durchgezogen, er hat ihn wahrgemacht. Aber dass der überholt ist, das sollte man diesen Herrschaften, die den Weltmarkt gestalten, die also Internationalisten in Sachen Gebrauch von Menschenmaterial und Natur sind, das sollte man denen nicht zum Kompliment machen. Zumal ja sie ja mit ihrem Bedürfnis überall herum zu fuhrwerken, überall Menschen brauchbar zu machen. Auch enorme Unterschiede zwischen den Menschen durch die Art des Brauchbarmachens schaffen und auf diesen Unterschieden enorm bestehen. Das ist das, was dann immer in der Zeitung steht, bei uns wäre der Wohlstand und in Afrika haben sie Hunger. Das ist dann immer, wenn bei uns in der Zeitung steht, das sind freie Wahlen und in Afrika wissen sie überhaupt nicht, wie es wählen geht. Das wundert mich auch nicht. Ich glaube bloß nicht, dass die Wahlen brauchen unbedingt. Ja, da kommen enorme Unterschiede zustande. Also die Auslese ohne Rassismus ist nicht zimperlich und lässt in der Tat ganze Völker krepieren, noch lange bevor dann kriegsmäßig zugeschlagen wird. Also das noch zur Mahnung. Und zum Schluss ein kleiner Hinweis, wie peinlich die demokratische Ablehnung des Rassismus, der wie gesagt aus drei Sätzen, die sind alle vorgekommen, besteht, wenn man ihn korrekt beurteilt, die Höhenflüge des positiven Rassismus, den sich Demokraten einfach nicht sparen wollen, so als wären sie nicht als bekennende Antirassisten glaubwürdig, wenn sie nicht tatsächlich das ausländische Staat ist für schlecht und schädlich zu befinden, für gut und sausüß ansehen würden. Das geht los, wenn man den Radio einschaltet. Es geht um was ganz Billiges, die billigste Unterhaltung, die sich über den Äther machen lässt. Ein bisschen Musik. Was sagt der Disc-Jockey dazu? Na, das ist noch einmal eine echte Negermusik. Da meint er ernsthaft, das Qualitätsurteil, Jazz, so im richtigen Sinn. Echt. Rock'n'Roll, so der urtümliche, bevor er durch die weißen Nobelsänger verwässert worden ist. Ah, das waren die Neger. Und keiner sagt zu ihm, er wäre ein Rassist. Er ist aber einer. Er wendet die Logik des Faschisten, des Rassisten an. Und befindet einfach, weil es von denen kommt, per Rückschluss auf ihre Eigenart. Das ist wie, Neger haben Musik im Blut. Da merkt man ja mal, was das für eine erniedrigende Aussage ist. Müsst ihr euch mal denken, wenn man das Kompliment kriegt, na, das ist eine Rasse, immer wenn gehüpft und getanzt. Bei jeder Gelegenheit, selbst bei Beerdigungen. Das ist zwar kein Kompliment in dem Sinn. Der Disc-Jockey macht es lässig. Die Russen sind sowieso traurig und schwermütig. Und es wird auch in Kulturdokumenten bewiesen. Und da weiß man auch seines drüber. Andere haben Esprit. Ich habe während meiner Studienzeit keinen einzigen Franzosen mit dem Ding getroffen. Aber in jeder Zeitung, in jedem Feuilleton, in jedem Buch steht's. Manche, das sind sehr oft wir gemeint, in ernsthaften Aufsätzen von Wissenschaftlern, die sind tatkräftig und faustisch. Ist auch kein Kompliment, wenn man mal den Faust liest, was das für ein Idiot war. Die Inder sind gelassen. Ja, sind sie es denn? Was ist denn von den gelassenen Indern zu halten, die ja ganze Chemiefabrik aufgebaut gekriegt haben, in der sie arbeiten, die dann explodiert ist? Ich glaube, die sind weniger gelassen, als dass sie einbezogen sind auf ihre spezielle, und ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, durchaus enorm diskriminierende Art der Einbeziehung in die moderne Weltwirtschaft. Und nicht nur das Unglück von Bhopal, Inder, gelassen, so ein Schmarrn. Bombay ist die Partnerstadt von Stuttgart Was erfährt man darüber? Dort ist eine Riesenindustrie aufgebaut. Die gelassenen Inder gehen früh um 6 Uhr in Betrieb und schaffen wie die Teufel und es verkauft sich das Zeug mit Gewinn. Noch anders, der rassistische Fehlrückschluss, damit immer klar ist, was ich meine. Wie er heute Eingang gefunden hat in den Feminismus, weil sich in dieser Gesellschaft die Frauen erstens schlecht behandelt werden, was teils stimmt, teils werden ein paar Märchen drum gestrickt. Die können auch die Wahrheit der Schlechtbehandlung von den Ideologien wenig unterscheiden, die Feministen. Weil also den Frauen einiges zugesetzt wird, sind sie Feministen geworden. Als Feministen sind sie jetzt, beharren sie nicht drauf. Das wollen wir nicht, wir wollen der Sache auf den Grund geben, das wollen wir abstellen. Nein, auch die waren positiv. Und zwar nach der Logik des rassistischen Fehlrückschlusses. Sie sagen, dann sind an uns Eigenschaften dran, von Natur aus, nämlich das Frauliche. Was muss man lesen in aufgeklärten deutschen Zeitungen wegen der Gören, die da im Berliner Senat jetzt sitzen, dass sich mit denen besser Politik machen lässt, weil die sind so fraulich. Die Südländer haben Temperament, das alles scheppert. Naja, oft habe ich es nicht gesehen. Aber ich muss mal am Fernseher bei der Betrachtung eines Eishockeyspiels in Schweden die Widerlegung dieser Auffassung, dieser rassistischen, vom Temperament der Südländer vom Reporter anhören. Er hat nämlich gesagt, die Schweden führen sich hier ja auf, nicht wie wenn sie so kalt sind, wie die Schweden nun mal sind, sondern wie Südländer. Ich will sagen, die Dummheiten, die auf ihre Weise das Elend des Humanismus, das in der Rassismusfrage so waltet, das ganze Elend, bei denen ohne Kompetenz, genauso wie bei denen mit Kompetenz, da meine ich die Regierenden, die was zu melden haben im Land, bei denen ohne Kompetenz, da ist halt immer die Entscheidung, mache ich lieber den rassistischen Hacker oder gebe ich mich weltoffen und mache den antirassistischen und bestaune dann noch jede Dummheit, jede, naja, ich sag's mal, kulturelle, sittliche Unart oder Art, je nachdem, die andere Völkerschaften so an sich haben, als etwas furchtbar Sehenswürdiges und Anerkennenswertes. Die oben, die schmücken sich mit solchen Bekenntnissen. Die schmücken nämlich ihren wirklichen Umgang mit den Völkern und Rassen. Den Umgang, der wirklich auswählt und Leute zu Tode bringt en masse. Fazit. Statt in drei Sätzen mal zu sagen, Rassismus geht so, und das sind die Gründe, nämlich das Bedürfnis nach gerechter Auslese, nationalistisch gewendet, das sind die Gründe, weswegen er hier bei uns immer wieder laut wird. Weswegen er sein spezielles Dasein bei Politikern wie bei politisierten mündigen Stammtischbürgern hat. Stattdessen mal aufzuschreiben und zu sagen, das verabscheuen wir, das mögen wir nicht, das stellen wir ab, dagegen machen wir Aufklärung. Lassen sich Bürger herbei und sagen, sie wären Antirassisten, was nicht ganz stimmt, und machen das durch einen positiven Rassismus und freuen sich geradezu an der brutalen Wirklichkeit der Einbeziehung, die Kapital und Nationen, die Mächtigen eben, allen möglichen Völkerscharen in der Welt haben angedeihen lassen. Sie werden quasi zum Schönfärber einer politischen Ökonomie, die weit mehr zugrunde richtet an Rassen und Völkern, als es ein spezieller Rassismus im Kolonialismus oder der Hitlersche je vermag oder vermocht hat. Es ist dann am Schluss die lockere Haltung der Toleranz. Na, tolerant sind wir. Wir mögen von den Italienern dies, von den Chinesen das, von den anderen das, aber bloß eins mögen wir nicht. Klar sagen, erstens, dass es Rassen gibt, zweitens, dass Rasse etwas mit der Menschen Natur zu tun hat, dass drittens die Natur zwar die Voraussetzung für alles Weitere ist, aber weiter überhaupt nichts. Das viertens deswegen, alles, was den Menschen an Unterschieden angetan wird, alles, was sie an Gegensätzen zu spüren kriegen, eben nicht aus der Natur, sondern aus dem gesellschaftlichen Umspringen mit ihnen kommt. Es sind doch klare Gedanken, die reichen doch fürs Erste. Nein, es muss auch noch der Geschmack zum Zug kommen, es muss auch noch die Völkerschaft nicht politökonomisch, nicht nach den Maßstäben betrachtet werden, die wirklich an sie angelegt wird. Nein, sondern nach dem Maßstab des persönlichen Gutdünkens und alle Kinder dieser Erde findet man dann süß. Man will sie auch tanzen und singen lassen auf Plätzen in Großstädten, die Gastarbeiter mit der einheimischen Landsmannschaft. Und es ist furchtbar was. Ja, was ist es denn? Es ist die reine Beschönigung des wirklichen Verhältnisses, das herrscht. Noch ein anderer Zusatz. In der Universität hält sich der umgestülpte Rassismus sogar als Sonderfach. Die Völkerkundler sind eine Mannschaft, die haben nichts anderes zu tun, wie unter dem Widerspruch zu leiden, den die Einbeziehung des ganzen Globus in Geschäft und Gewalt der Metropolen den dortigen Eigenarten zufügt. Und sie kommen über den Widerspruch nicht raus, dass wenn sie für die Beibehaltung der Eigenart, sagen wir mal von Indianern, gibt es jetzt wieder das Beispiel, in Brasilien plädieren, dass sie sich ausgerechnet die Adresse der Bundesregierung eines imperialistischen Landes, das überall Handel und Wandel treibt und die urtümlichen Verhältnisse aufreibt, kräftig mit Geld und Gewalt, ausgerechnet an die Regierung wenden und mit der Bitte, ach, lasst sie doch in ihrer Eigenart leben, weiter bestehen. Baut halt bitte den Staudamm nicht. Das sind doch die Indios von Brasilien, das sind eigentlich die Ökologen des Urwalds. Die Leute müssen eine Meise haben. So seidenverkehrt, so verschoben an das wirkliche imperialistische Verhältnis zwischen Nationen, wo die Völker Manövriermasse sind, heranzugehen, dass sie tatsächlich ausnahmsweise mal am imperialistischen Tun, Treiben, eine Untat entdecken. Aber erst und dann und dort, wo sie sich per Berufsdeformation hineinverliebt haben, nämlich in die Lebenseigenart irgendwelcher urtümlicher Stämme, dann fällt ihnen ausgerechnet was auf. Wie schon erwähnt, wir möchten noch einen Zusatz machen. Der gilt dem Fahndungsbedürfnis danach, ob nicht an der Geschichte, nicht mehr doch an der Rasse, an der Natur des Menschen, eben an der Naturausstattung, liegt da doch nicht schon einiges drin, vielleicht alles, vielleicht die Hälfte und so fort, darüber, was er in der Gesellschaft werden kann. Auch diese Art kommt ohne die Maßstäbe, denen die Leute ausgesetzt werden, ohne die Vergleiche, denen sie ausgeliefert sind, locker aus. Das erzählt jetzt der Wolfgang ein bisschen was über moderne Wissenschaft und die rassistische Logik, nicht den Rassismus, die rassistische Logik, die sie antreibt. Einfach einen Bericht darüber geben, wie so etwas wie rassistisches Denken in der Wissenschaft sich heute fortentwickelt hat. Nichts von dem, was jetzt kommt, widerspricht dem Gesagten. Es ist als Zutat, wer es noch nicht weiß, die Kenntnis darüber, dass das Denken in der Wissenschaft, sofern es an Rasse, Natur und so etwas denkt, tatsächlich nichts mehr mit jeder Elementarform zu tun hat, wie sie als Musterbeispiel des Rassismus bei Hitler und so vorgestellt wird. Einfach so einmal wahr. Es ist die These, dass das Argument Rasse zwar nach wie vor einen Denkantrieb in der Wissenschaft bildet, insbesondere im Gedankengebäude der Psychologie. Dass aber andererseits Gründe vorliegen, im Fortgang der Wissenschaft selber, warum sie sich zu diesem Argument in der Explizitheit nicht mehr bekennt. Der methodisch aufgeklärte, geläuterte Rassismus in seiner Elementarform betont die Einheit der Menschen, die die Vielfalt des Geschlechtes erst ermöglicht. Und hat den Gedanken fahren gelassen, dass Rassismus sowas wäre, eine Rasse gegen die andere zu hetzen. Nach wie vor, das ist eben ja auch rausgekommen, ist das Letztere immer präsent. Aber wenn man in die Wissenschaft selber reinguckt, dann ist die Rassenkunde selber etwas verändert. Ein Rassenbuch von heute hat den Titel Menschen und die Unterüberschrift Genetische, kulturelle und soziale Gemeinsamkeiten. Wo liegt die Verschiebung? Tatsächlich muss man anerkennen, dass diese Überschrift nicht mehr, oder in diesem Fall nicht, ein Argument vom Typus ist, du Neger, du dumm. Es ist tatsächlich etwas anderes, ein bisschen etwas anderes, zu sagen, du Mensch, du Kluger, du Gemeinsamer. Ich will darauf aufmerksam machen, dass nicht nur in der Wissenschaft so gedacht wird, sondern auch die Studenten und jedermann so zu denken gelernt hat. Was er bloß nicht weiß, ist, dass dieses Menschenargument ein rassistischer Gedanke ist. Das ist der Punkt. Also um den Unterschied zu demonstrieren, gehe ich nochmal zurück auf das angebliche und vorgeblich Überwundene, als trivial Entlarvte. So wie es zum Beispiel bei Hitler vorgekommen ist, der Zusammenhang von Volk und Seele, Volk und Rasse. Im Hitlers Mein Kampf gibt es da ein spezielles Kapitel dafür, das heißt eben Volk und Rasse. Die drei wesentlichen Punkte dieses Kapitels sind: erstens, Hitler beruft sich auf ein Gesetz der Rasse, der Art. Dieses Gesetz der Rasse lautet schlicht und einfach: Vermischung tut nicht gut. Die Logik dieses Gedankens ist klar. Hitler oder ein Rassist solchen Kalibers denkt die Gattung, die Art. Und wenn ich die Gattung und die Art denke und daran denke, wie sie erhalten werden soll, dann ist klar, dass alles der abträglich ist, wenn eine Art es mit einer anderen tut. Wenn ich Art und Gattung denke, dann ist logisch, dass eine andere Art eben eine andere Art ist, und wenn ich mich mit der zusammentue, dann bin ich ja nicht mehr die Art wie vorher. Es ist also nicht abwegig von der Logik her, es ist quasi der damalige Stand von so etwas wie über die Rassen nachzudenken. Man könnte auch sagen, er hat nicht mehr gewusst. Heute sind die Rassisten, also die in der Wissenschaft Rassenkunde betreiben, der Auffassung, und sie können das auch lässig beweisen, dass eine solche Auffassung, dass Arterhaltung über die Reinheit geht, über die Abwehr von Vermischung, eine ganz falsche Auffassung über Arterhaltung ist. Das Gegenargument, das bewiesen ist, heißt, eine Population zum Beispiel, die sich gegen andere abschirmt, verliert auf Dauer ihre eigene Stärke. Sie überlebt nicht. Es geht also darum, dass wenn man Rassismus diskutiert und solche Argumente natürlich dann widerlegen muss oder soll, dass man sich einfach darauf einstellt, dass das Rasse als Argument, gepflegt von der Wissenschaft als Berufungs-, als Legitimationsstrategie, dass die immanent einen Fortschritt gemacht haben. Sie sagen jetzt, das Rasseargument wäre eigentlich das, dass die Einheit, also dass es eine Rasse ist, die die Menschen zusammenhält, dass die überhaupt der Grund dafür ist, die Vielheit der Individuen hervorzubringen. Also um es ganz klar zu machen, mit zwei Zitaten, wo der Unterschied liegt. Eine Rassedefinition aus der Wissenschaft vor und um der Zeit, wo Hitler gedacht hat, lautet: Rasse als Begriff bestimmt Günther wie folgt. Sie ist eine Menschengruppe, die sich durch die ihr eigenende Vereinigung verkörperlichter Merkmale und seelischer Eigenschaften von jeder anderen unterscheidet und immer wieder ihresgleichen zeugt. Damit liegt in der Rasse auch die Vererbung von körperlichen wie seelischen Eigenarten. Also hier ist das Rasseargument nur in der Form vorhanden, Rasse zu Rasse. So wie Hitler da in dem Buch, in seinem Buch auch gesagt hat, was ist denn das, wenn man in die Natur hinausguckt, was sieht man denn da? Wolf zu Wolf, zu Wölfen, Entschuldigung, Hund zu Hündin und so weiter. Das ist das Prinzip. So geht es da an die Natur zu. Heutige Berufung, heutige Aussagen über die Rasse, die Art, die Einheit des Menschen, Songphrase, also ohne alle weitere Bestimmtheit, individuell, sozial, politisch, eben biologisch, gehen typischerweise anders. Beispiel: Menschen sind mit einer solchen Plastizität ihrer physischen und psychischen Entwicklung ausgestattet, dass sie unabhängig von Rasse, sozialer Schicht und Geschlecht jede im Rahmen der Biologie unserer Art mögliche Identität annehmen können. Eine sehr eigenartige Aussage. Das Subjekt Menschen, also alle, sie in ihrer Eigenschaft als Natur, als biologische Wesen. Damit geht's los, das ist die Rasse. Die Rassen sind, ich sag's nochmal, die sind so elastisch, nicht festgelegt, von Natur aus, dass sie unabhängig von so etwas wie Rasse, sozialer Schicht und Geschlecht, jeder im Rahmen der Biologie unserer Art mögliche Identität annehmen können. Also hier ist eine Rassedefinition tatsächlich in der Wissenschaft aufgekommen, die quasi immer noch dasselbe ist, der Schluss von einer Allgemeinheit auf die Einzelheit, auf das einzelne Individuum. Und die sagt, die Identität eines Individuums besteht ihm in der Zugehörigkeit zu dieser Allgemeinheit, zu seiner Rasse, zu seinem Geschlecht. Und die andererseits sagt, damit ist aber nicht gedacht, die Zuordnung eines Individuums zu einem bestimmten Merkmal, Rassenmerkmal. Es ist wie, und das ist der Witz, auf den ich hinaus will, es ist wie, wenn man diesen abstrakten Zusammenschluss von Individualität und Rasse ohne ein Zwischenglied haben möchte. Also nur um zu sagen, das, was eine Subjektivität in ihrer Einzigartigkeit ausmacht, dass der Grund dafür liegt darin, dass überhaupt er oder sie ein Mensch ist. Der vorherige Stand, das vorherige Argumentieren, war eher so, dass gesagt worden ist, ja, ich muss schon an diesem Schluss, an dieser abstrakten Identität von Individualität und allgemeinem Geschlecht, allgemeiner natürlicher Qualität, das muss ich schon an dem Individuum selbst zeigen. Und das waren seine besonderen Rassemerkmale geistiger wie körperlicher Art. Heute sagt man diesen Schluss in Distanzierung von so etwas. Der zweite Punkt, der bei Hitler vorkommt, und der eben schon vorkam, ist, dass das Rassenargument eine Konsequenz hat. Nämlich die berüchtigte Konsequenz, da folgt ein Kampf gegen alles Unwerte daraus. Die Auffassung, dass der Mensch gleich Mensch ist, diese Auffassung muss natürlich beseitigt werden, wenn der Zusammenhang zwischen Individuum und Rasse so definiert ist. Dann geht es um das Bestehen der einen Rasse gegen die andere, und das ist die Ablehnung und Bekämpfung aller Vorstellungen, Menschen würden sich als Menschen gleichen. Hier wieder der Punkt. Genau dieses Argument wird jetzt gegen ein solches Denken verwendet. Es wird quasi gesagt, der Schluss, dieser Kampf, zu sagen, dann ist Mensch gleich Mensch, falsch, stimmt deswegen nicht, weil Mensch gleich Mensch das oberste Rassenmerkmal selber ist. Das dritte Element bei Hitler, was sein Kapitel dort kennzeichnet, ist überhaupt das, dass es eine psychologische Theorie ist oder dass der Hitler da einer psychologischen Theorie anhängt. Sein Ausgangspunkt ist das Volk, über das er sich Sorgen gemacht hat. Und da ist klar, beim Volk, weiß der Hitler, da geht es um seine Politik, es geht um seinen politischen Auftrag. Das Volk identifiziert er nicht mit einer psychologischen Größe oder mit einer sonstigen Idee. Das Volk nimmt er als ein Subjekt, das in der Wirklichkeit etwas gefährdet ist, weil ihm die Einheit abgeht. Und in diesem Kapitel, nachdem das alles klar ist, also quasi die, was vorher ausgeführt worden ist, quasi die politische Natur des Rassismus klar ist, macht er noch einen Übergang in die Psychologie, in die Natur. Und dieser Übergang ist folgender Art. Es ist eine Analogie, es ist wie jemand schon fertig ist mit seiner politischen Theorie und dann schaut er hinaus und sagt, ja Menschenskind, ich schaue mir mal die Natur an. Ich schaue mir mal an, wie es die Viecher treiben könnte, da ich etwas entdecken, was mir in meinem politischen Kampf eigentlich hilft. Und genau das ist die Stellung, die besagt, dass diese Analogie, dieses Denken, ja, im politischen Leben müsste es eigentlich so zugehen, wenn es richtig zugeht, wie die Natur es geordnet hat, dass das eine Zutat ist, dass das eine ja, von ihrer Natur her affirmative Betrachtungsweise ist, die er da auch sein lassen können, aber die er macht, weil er sagt, naja, ich kann der Natur manches ablauschen. In diesem Kapitel hängt er der Fortsetzung seiner politischen Theorie in die Psychologie an. Hängt er richtig an, dass das, was er politisch gedacht hat und wollte, auch psychologisch darstellen kann, verpsychologisieren kann. Ja, man kann schon die faschistische Theorie, den faschistischen Begriff des Volkes, den er gehabt hat, den kann man schon auch noch in die psychologische Übersetzung, die da heißt, ich denke mir das Volk als eine seelische Gemeinschaft, das kann ich auch noch machen. Und so ist der Stellenwert dieses Kapitels eigentlich, und so ist auch der Stellenwert der rassistischen Betrachtungsweise in diesem Kapitel im Verhältnis zu dem, was Hitler politisch vorher klar gesagt hat. Diese drei Punkte, das Rassengesetz, Vermischung tut nicht Not, die unmoralische Konsequenz, Kampf gegen das Unwerte, das also aus dem Rasseargument ein Antihumanismus wird, aus heutiger Sicht. Und das dritte, dass es eine Verpsychologisierung des Volksarguments ist, ein bleibendes in der Psychologie, nämlich die Theorie der seelischen Gemeinschaft. Zu diesen drei Punkten die eben als Inbegriff des, des zu überwinden gelten. Als Inbegriff dessen, womit man nichts zu tun haben soll. Eben als Inbegriff und Unbegriff dessen, was Rassismus sein soll. Für die, die in der Wissenschaft darüber denken und sich verantwortlich Gedanken machen. Da will ich jetzt nochmal, zum Teil ist es schon vorgekommen, überhaupt, um das ein bisschen einzuordnen, das Ganze, das geistige Umfeld, also wie man in der Uni und sonst wie in Büchern, wie überhaupt dort das Problem gesehen wird. Folgende Punkte vermerken. Das Denkverhältnis, das man vorfindet, zu so etwas, hat eine Abteilung, die würde ich mal nennen, das ist negativ seicht. Ich kann zum Beispiel sagen, ich befasse mich damit oder kritisiere es damit mit dem Argument, bereits die Verallgemeinerung der Neger oder auch der Mensch, wie wir es jetzt haben, ist problematisch. Wenn man sich an der Uni umhört, also wenn man mit Leuten diskutiert, dann schätze ich mal statistisch, dass 90% unserer Adressaten dieser Auffassung sind. Und man erlebt es ja oft genug in Diskussionen. Zum Beispiel, wenn man diskutiert, was ist denn jetzt Rasse oder sowas? Dann ist ja das geläufig, dass man sagt, da kann man überhaupt die sagen. Die billigste Tour ist eben die, überhaupt zu bezweifeln, dass man sich über irgendwas in der Form eines allgemeinen Begriffs äußert. Also dass man sagen kann, die Rasse, der Rassismus, die Seele, was weiß ich, dass man dieses Die und diese Allgemeinheit überhaupt vernünftig denken kann, dass es sowas überhaupt gibt. Diese Haltung dazu, die speziell beim Rassismus-Thema aufkommt, hat natürlich nur den einen Hintergrund, dass sie von dem allgemeinen Skeptizismus des bürgerlichen Denkens angesteckt ist, der das Argument in Umlauf gebracht hat, dass alle Wissenschaft vergeblich sein muss, die überhaupt etwas Allgemeines aussagen will. Das Zweite ist, schon eher erkenntnistheoretisch, auch als verbreitete Haltung demgegenüber, lässt sich Rasse überhaupt definieren. Also es gibt massenweise Bücher, die gehen nach diesem Prinzip. Dass sie sagen, ich befasse mich mit dem Rassenproblem, ich befasse mich mit einer vielleicht falschen Theorie darüber. Und wie ist die Art der Befassung? Einzig und allein darin, welche methodischen Mittel haben wir überhaupt in der Hand, sich mit dem Problem, wie definiert sich eine Rasse, zu beschäftigen. Also das ist wichtig zu vermerken, weil ich glaube, dass die meisten Studenten tatsächlich der Auffassung sind, dass es so etwas wie die Rasse, weil vorher schon erwähnt, ich wiederhole es jetzt nochmal, gar nicht gibt. Aber diese Auffassung ist selbst ein Element in der Auseinandersetzung mit Rassismus, wo man sagt, das nicht, da bin ich dagegen, davon will ich mich distanzieren. Pseudopolitisch, als dritte negativ seichte Stellung dazu, darunter kann man ein gerade erschienenes Buch eines Historikers nennen, im Surkamp Verlag erschienen, nennt sich Geschichte des Rassismus. Und zur Vorbereitung auf diesen Termin hat man danach gegriffen, vielleicht stand ja was drin. Nun, der Geist dieses Buches, einem wichtigen Historiker, ist ganz typisch. Eine Überschrift, die viel verspricht, und dann schon auf der ersten Seite das Bekenntnis oder die Behauptung, bis jetzt ist es der Forscher noch nicht gelungen, also der Bürgerlichen, auch der Zeitgemäßen, noch nicht gelungen zu definieren, was Rasse ist. Mit dieser Begründung schreibt er ein ganzes Buch, schreibt über die Geschichte und so weiter. Das nur als wissenschaftliche Einstellung dazu, die er den Anspruch erhebt, sie will kritisch und verantwortungsbewusst argumentieren. Dann ist der Geist noch näher so zu fassen von diesem Buch, dass er glaubt, mit dem Problem fertig zu sein, indem er einfach das Wort Rasse in Anführungszeichen setzt. Also einfach sagt, der Rassismus ist, das kam auch vorher schon vor, das Argument, ist aber ganz wichtig, das zu wiederholen, es ist eine unabgeleitete Folgerung aus dem Rasseargument selber, das man natürlich nicht definieren kann. Aber so wie man sagen würde, Rassismus ist ein Problem. Das muss man sehr differenziert sehen übrigens auch. Aber die ganze Kritik lebt eigentlich von dem Argument, und das soll auch das Argument sein. Am besten begegnet man den Rassismus als Denkweise in der Wissenschaft damit und dadurch, dass man bestreitet, er hätte irgendetwas auf seiner Seite. Also er hätte irgendwie mal etwas gedacht, wo man sagen könnte, da wäre ein Fehler, da wäre ein Fehlschluss. Das ist die eine Abteilung, wie man es vorfindet an der Uni und im wissenschaftlichen Geist, wie sich zum Rassismus gestellt wird. Man muss, auch das ist schon Erwähnung getan, ich will es aber gerne nochmal wiederholen und mit einem Argument nochmal darauf eingehen. Es gibt natürlich eine wahnsinnig kritische und offensiv erscheinende Auseinandersetzung damit. Die eine Abteilung war jetzt schon vorgekommen als im Bereich der Völkerkunde. Im Bereich der Psychologie gibt es eine eigene Disziplin, die heißt Vorurteilsforschung, Sozialpsychologie. Ich will nur einige Bemerkungen dazu machen zu dem Prinzip der Disziplin. Hier ist der Rassismus zum Grund, aus seiner Ablehnung als Gedanke, zum Grund gemacht worden, eine eigene Disziplin zu gründen. Und zwar witzigerweise und widersprüchlicherweise und auch kennzeichnenderweise mit einem rassistischen Argument selbst. Wer sagt, rassistisches Denken, die rassistische Theorie, ist überhaupt das Produkt von Vorurteilen, der macht sich ein rassistisches Argument selbst zu eigen, nämlich das der Rassebefangenheit, der Kulturbefangenheit, des Denkens. Weil das ist ja der Grund dafür, dass es so etwas gibt. Der Trick und das Blöde an der Geschichte ist, dass wenn man mit Sozialpsychologen, wie beim Kolb hier zum Beispiel, mit denen diskutiert, sie eine solche Behandlungsart des Rassismus immer kritisch aufgelegt haben, wo der Gegenstand selber gar nicht mehr zur Sprache kommt, weil sie ja über ihn die Theorie als Dogma vertreten, dass er das Produkt von Vorurteilen ist. Wenn er aber das Produkt von Vorurteilen ist, dann ist der Gegenstand, über den man redet, ein ganz anderer. Nämlich das, wie kommen Menschen dazu, überhaupt über den anderen und über sich selbst keine richtigen, keine objektiven Urteile zu fällen. Das ist das Blöde an dieser Disziplin, an diesem Lehrstuhl, an diesem Fach. Sie selber sind Rassisten in dem Sinn, dass sie die Theorie in die Welt setzen. Das ist der sozialpsychologische Grundsatz, dass es ein Denken für sich individuell gar nicht gibt, dass jedes Denken, das individuell auftritt, in Wirklichkeit sozial vermittelt ist, sozial bedingt, sozial determiniert ist. Diesen Grundsatz, den Sie da aufgestellt haben, der lebt von einem rassistischen Gedanken, eben der Befangenheit des Denkens in, dass man aus seiner eigenen Kultur nicht raustreten kann, dass man andere Völker nicht objektiv beurteilen kann, was mit denen los ist, und dreht sich jetzt so um, dass gesagt wird, genau das Argument ist überhaupt die kritischste Tour, mit dem Rassismus als Problem fertig zu werden. Das ist mir denn schon lieber, jene, und auch denen muss ich Erwähnung tun, weil es das gewöhnliche Bewusstsein repräsentiert, die da der Auffassung sind, ja, Rassismus heute in der Wissenschaft, das Argument Rasse in der Wissenschaft, wenn man das verfolgen will, das gibt's doch gar nicht mehr. Also da ist mir schon ein aufgeklärter Psychologiestudent zum Beispiel lieber, der gegen so etwas einwenden würde, ja, ich weiß gar nicht, was ihr habt, ich schaue meine Lehrbücher, amerikanisch wie deutsch, und da sehe ich erstens, ich sehe überhaupt nicht, dass das Wort Rasse, dass der Begriff Rasse auftaucht. In der Tat, es taucht nicht auf. Das ist einfach das Argument. Eigentlich Nichtbefassung und den Verweis auf den Ersatz von Rasse als Grundbegriff der Psychologie durch meinetwegen, und nicht nur meinetwegen, durch den Grundbegriff Verhalten. Dazu ist Folgendes zu bemerken. Man könnte der Auffassung sein, dass es wurscht ist, ob ich Rasse sage oder Verhalten. Tatsächlich ist es nicht ganz wurscht. Tatsächlich ist es ein bisschen was anderes. Das hat mit der eingangs angesprochenen These zu tun, dass ich meine, dass in der Wissenschaft sich so etwas wie ein methodisch aufgelöster Rassismus ergeben hat, der zum Beispiel auch das Argument Verhalten als Grundbegriff dieser Disziplin hervorgebracht hat. Und Verhalten ist nicht einfach dasselbe. Es ist zwar vom Geiste natürlich im letzten Sinn dasselbe. Es ist schon vom Blick des Psychologen auf die Natur, auf die Menschen dasselbe. Es ist vom Interesse her dasselbe, nämlich ich will Verhaltensmerkmale der Leute feststellen. Ich will die Menschen als Verhaltensweise überhaupt definieren und sonst nichts. Es ist schon ein Interesse an den Menschen, am Menschen, das drauf geht, ja, was an ihm wichtig ist, was sich an ihm zeigt. Das fasse ich auf als seine Merkmale. Und die Merkmale, das sind eben solche Sachen, wo der Mensch sich dran bindet, was ihn bestimmt, was ihn determiniert. Trotzdem, also abgesehen von der Gleichheit im Letzten, das beiden eint, na, ich kann die Subjektivität auch in ihre Natur bringen, durch, dass ich sage, Seele hat einen Zusammenhang mit Rasse und da ihren Grund. Und ich kann den Menschen die Subjektivität auf Natur bringen in der Psychologie, indem ich sage, ja, alles, was an ihm ist, ist Verhalten. Trotz dieser Gleichheit gibt es eben, das ist aber jetzt gerade mein Thema, einen Unterschied. Rein wissenschaftshistorisch ist Verhalten die Auflösung des Rassearguments. Also ist ein bisschen ein, nicht nur ein bisschen, ist ein eigentlich der Standpunkt, dass wenn ich den Menschen, die Subjektivität, festlege auf Instinkt, auf Trieb auch, auf Anlage, dann passt mir an diesem Festlegungszeugs nicht, dass er dann schon definiert ist. Verhalten war ein kritischer Begriff gegen die Auffassung, dass an der Menschennatur nur seine Festgelegtheit das Interessante ist. Und quasi sogar, muss man sagen, die extreme Gegenposition, Behaviorismus als Stichwort, alles ist am Menschen machbar, herstellbar. Also ist Verhalten so etwas wie die Auflösung des damaligen Festlegungsdenkens mit Instinkt und so weiter, von Natur aus, mit dem Argument, alles müsste sich doch als erlernt, als Summe von Gewohnheiten zeigen lassen. Also hier war der Trieb, quasi praktisch-technologische Trieb des Psychologen, dass er nützlich sein soll für die Ausbildung, für sonst welche Zwecke in der Gesellschaft, das nützliches Wissen, instrumentelles Wissen herbeibringen will, dieser Ausgangspunkt war da der Antrieb, die Psychologie ein bisschen anders zu definieren wie gewohnt. Da, es war ein richtiger Kampf dagegen zu sagen, alles ist von Natur aus. Nein, die Gegenparole war eigentlich, alles ist erlernbar. Das wiederum muss ich dazu fügen, damit es vielleicht keine Missverständnisse da gibt. Natürlich ist dieses Argument Lernen, wenn man einen Blick in behavioristische Lerntheorien tut, wiederum dann das Ergebnis einer Theorie, die vor lauter Determinismus nichts weiter sagen kann. Also, es löst sich dann schon auf. Es ist keine Kritik in dem Sinn an dem Instinktzeug, an dem Naturgefummel, sondern es ist einfach von einem anderen Ideal getrieben gewesen. Das also muss man zugeben. Ein Student könnte erst einmal sagen, ich sehe es nicht. Dazu komme ich aber gleich, wie er das dann sieht. Wie er das sehen könnte und sehen müsste. Also um die Denkverhältnisse zu diesem Rassismus 1, zu diesem elementaren rassistischen Gedankengebäude zu Ende zu bringen, will ich nochmal darauf verweisen. Der Witz, der durchgesetzte Witz in der Wissenschaft ist, zu sagen, das, was dort gedacht worden ist, ist deswegen erledigt, weil sowieso klar ist, dass Rassenkunde auf einer höheren Stufe steht. Man hat es also damit zu tun, in der Fachkunde, auch in den rassenpsychologischen Untersuchungen, die es ja zuhauf gibt, trotz des Verhaltensarguments, dass in der Psychologie von dem Geist ausgegangen wird, ja, der Rassismus ist deswegen kein Problem mehr, weil er mit rassistischen Gründen auf eine höhere Stufe getrieben werden muss. Und es ist sogar der Witz von solchen Spezialisten, die es also wie gesagt neben dem Verhaltenszeug gibt, die sich mit rassepsychologischen Untersuchungen beschäftigen, dass die auftreten, auch das ist, würde ich noch sagen, als typisch für die heutige Geisteslage, auftreten als entschiedene Gegner von rassistischen Gedanken. Sehr instruktiv in der Hinsicht ist der Eising, ein Vertreter von Eugenik und sowas, Rassenhygiene, alles da, alles vorhanden. Also der als Außenseiter in der Psychologie einerseits gilt, der sein Lehrbuch anders anfängt, wie der normale Student eben meint, ja, das gibt es eben daneben. Aber dieser Mann berichtet in einem seiner Bücher aus den 70er Jahren, ich will es kurz erzählen, weil es so bezeichnet ist, in einem Vorwort berichtet er über seine Erlebnisse bei einem Vortrag vor Studenten, in England war das, wo all die Studenten noch, also war alle Studenten bewegt, und es waren Maoisten und was weiß ich, sagt er, und er wollte seinen Vortrag halten über einige sachliche Argumente, wie über Rassenkunde heutzutage, über das Thema der Ungleichheit, seine Warnung vor Gleichheit, vor übertriebener Reform und so weiter. Ja, und da ist ihm entgegengeschallt von diesen Leuten, Faschist, Rassist und so weiter. Und er konnte kaum reden, musste sich schwer durchsetzen, aber eben, wie er sich durchgesetzt hat, war eben jene Form zu sagen, ja, natürlich bin ich Rassist, was wollt ihr denn, was schreit ihr denn, darum geht's ja gerade. Sondern er hat gesagt, ihr Spinner, was ihr da wollt, ich bin doch kein Rassist, ich bin doch nicht für die Leute vergasen, wie hält er mit euch? Er verwechselt mich mit einem vergangenen Zustand. Ich sage bloß das. Und das konnte er ihnen dann sagen nach seinem Bericht, nachdem sie sich etwas beruhigt hatten und seine Argumente gehört hatten. Ich sage, es gibt eben in der Psychologie ganz zu Recht und ganz wichtig jedes Kapitel, das sich der Untersuchung der natürlichen Unterschiede des Menschen widmet. Und in der Tat, das würde ich einem Studenten sagen, der das Wort, die Kategorie Rasse vermisst. Das ist jetzt wie aus politischen Opportunitätsgründen der Fall. Nicht aus Forschungsgründen, lange Zeit gewesen. Nun, das werde ich ihm sagen. Die Konkretheit oder die Bestimmtheit, mit der das Rassethema in der Psychologie verhandelt wird, die ist schon auszumachen. Das sind schon konkrete Themen. Und die nenne ich jetzt einfach mal so, weil das Gebiet ist in der Psychologie, wo überhaupt das so etwas verfolgt wird. Das ist... Neulich war es dran. Das Thema der Geschlechterdifferenz. Das ist das Thema der Anlage und Umwelt. Das ist das Thema der Intelligenz. Und es ist das Thema der Persönlichkeitspsychologie. Mindestens diese Sachen sind die Themen in der Psychologie, wo es um so etwas geht. Und da will ich jetzt einen Streifzug durchmachen. Ich will das Anlage-Umwelt-Argument sagen, das Messen der Intelligenz, das Wichtigste dazu, und dann etwas ausführlicher Charakter und Persönlichkeit. Aber auch das, was jetzt kommt, immer unter dem Gesichtspunkt, meinem Leitenden, ich bitte darauf aufzumerken, dass was da rassistisch ist, und es ist rassistisch, dass das heutzutage mit einer bestimmten Tour daherkommt, die nicht einfach so weggewischt werden kann, und diese Tour ist eben, charakterisiert von mir erst einmal, sie ist methodisch, und das Methodische gibt sich als aufgeklärt und kritisch. Und das will ich jetzt in den drei Beispielen kurz darlegen. Also der erste Punkt, die Psychologie pflegt das Argument der Anlage als die Vorbestimmtheit des Menschen zu irgendetwas, was später kommt. Das ist die Anlage-Umwelt-Debatte. Vorüberlegung dazu, keine Angst vor dem Begriff Anlage. Zweitens, bitte keine Leugnung der Gene. Was meine ich damit? Warum keine Angst? Anlagen bei Menschen, für sich genommen, sind eben das, was der Begriff Anlage ausdrückt. Wenn man über ihn nachdenkt, kriegt man es ja schnell heraus. Anlage ist nichts weiter als die Möglichkeiten, die in einem Individuum stecken. Und der Witz daran ist, an diesen Möglichkeiten, wie die Kategorie schon sagt, dass sie keine Wirklichkeiten sind. Wirklichkeiten werden sie erst dann und nur insofern, als ein Individuum sie in seinem Besitz zu nehmen weiß. Deswegen ist es ein großer Fehler, aber ein bezeichnender natürlich, wenn in der Psychologie Anlage und Umwelt korreliert wird. Wie wenn die Umwelt zu dem Begriff Anlage passen würde. Zum Begriff der Anlage, als dem Inbegriff der Möglichkeiten, passt aber eigentlich nur, das aber schon, die Kategorie Ausbildung. Das ist das Verhältnis, das wirkliche, psychologische, das es gibt. Anlagen sind nur so viel wert, wie ich sie ausbilde. Das ist ja auch ein Erfahrungssatz. Wenn ich sie verkommen lasse, dann gibt es sie nicht mehr. Ich muss sie pflegen. Nur durch die Ausbildung weiß man überhaupt um sie genau genommen. Und nur durch diese erhalten sich Anlagen überhaupt als solche. Dagegen, das wäre die Vorüberlegung gewesen dazu, dagegen ist Anlage in der bürgerlichen Psychologie etwas schlechthin ganz anderes. Es steht nämlich von vornherein nicht für den Begriff Möglichkeit, sondern für den Begriff Beschränkung. Für die Beschränkung, der möglicherweise ein Individuum unterworfen ist. Es steht für eine von Natur her gegebene Determiniertheit. Es steht für die Vorstellung der Gene als die Unfreiheit des Individuums. Eben, es steht als Entscheidungsinstanz. Als das, was schon vorliegt, was schon feststeht, bevor überhaupt ein Individuum begreifen lernt, dass es überhaupt eins ist. Es ist also der Inbegriff dafür, gleich so hin gedacht, was überhaupt aus einem Individuum werden mag und kann. Wie kommt der Psychologe darauf, Anlage so zu denken? Antwort: aus seinem sehr interessierten Beobachtungswesen. Das ist immer der Motor der Psychologie. Die Leute differenzieren sich in ihren Talenten und Vermögen, das sieht man ja. Und woran sieht man es zum Beispiel? Ja, nicht zuletzt an den Ergebnissen und Leistungen des Ausbildungswesens. Das in der bürgerlichen Gesellschaft existiert. Da werden die Leute differenziert, da differenzieren sich die Leute deswegen dann auch. Und der eine schlägt die eine Richtung an, der andere die. Es ist der Psychologie ganz fern, überhaupt hergestellt einen Zusammenhang zwischen dieser Entwicklung der Leute und dem Ausbildungswesen herstellen, dass er sagt, naja, es könnte ja sein, dass das ein Produkt und die Eigenart des Ausbildungswesens ist. Vielleicht sogar der Zweck davon. All das will er nicht wissen. Er macht Psychologie und nicht Kritik. Und Psychologie machen heißt hier, dass er zwar das Material sammelt, aber nur eigentlich für den Punkt, dass er sich fragt, es muss einen Grund haben an den Leuten, dass der eine sich so entwickelt und der andere so. Und dieser Grund, für diesen Grund hat er eben sein Anlageargument. Die Umwelt steht für die guten oder schlechten Entfaltungsbedingungen für eine so bestimmte Anlage. Wichtig ist, wer Anlage so definiert, dem ist die Umwelt, dieses falsche Korrelat zu Anlage, schon in der Anlage enthalten. Also streng genommen muss man sagen, der Gedanke, das Interesse, der Zweck ist mit der Anlage fertig. Wenn ich das als eine vorentscheidende Instanz definiere, dann ist Umwelt nur die Fortsetzung, nur die Implikation. Es ist ja klar, die Entscheidung ist gefallen, der Platz des Individuums, sein Weg ist definiert im Prinzip. Dann müssen aber auch die Bedingungen eruiert werden, damit für diesen Zweck, den ich festgestellt habe schon an den Leuten, nichts mehr schief geht. Das gibt denn die Sicht ab, die Umwelt zu begutachten, also die ganzen Sachen, die er da aufführt, und diese Sachen, die er da aufführt, die sind ja nichts, das Ausbildungswesen oder so als solches oder sonst was an Eigentümlichkeiten im bürgerlichen Alltag, sondern die Umwelt ist quasi nur der Zusatz und nicht das Dementi, der da heißt, die Gene und die Anlagen, die ich festgestellt habe bei jemand und mit dem ich unterschieden habe auch schon wieder von anderen, ja, die brauchen so in ihrer Funktion als Festgestellte natürlich die Bedingung, damit das entfalten werden kann, was ich festgestellt habe. Also was ich sagen will, ist das. Erst einmal beim Thema Rassismus, Rasseargument in der Psychologie, hier sind wir bei der Anlage und da ist das Rassistische eben dieser Anlagebegriff, der in sich das Implikat Umwelt enthält, als Notwendigkeit, alles dafür zu tun, damit das freigesetzt wird, damit es durchgesetzt wird, das, was ich an einem Individuum festgestellt haben will. Wieso denn aber, das wäre jetzt der dritte Punkt dazu, dann eine nicht enden wollende Gen-Umwelt-Debatte? Warum denn eigentlich das? Und jetzt sage ich wieder, das ist eben ein Übergang zu einem methodisch aufgelösten Rassismus. Man betreibt als Psycholog mit diesem Argument, theoretisch wie praktisch, also in seinem Kreis, das Ausschlussverfahren. Das will man, das bezweckt man. Von Individuen über das Argument ihrer Anlagen. Zugleich diskutiert man aber so, als ob man überhaupt nichts ausgeschlossen hätte. Wenn man einen Psychologen anspricht, du Anlage, was da schon wieder gemacht? Was soll das Rumgefummel? Klar, der Zweck liegt sogar. Er sagte, was ich? Er will dem Individuum nur Gutes tun. Er präsentiert einem eine Umweltgendebatte, wo rauskommt, die vom Geist beherrscht ist. Ja, mache Beispiele, Varianten. Weder Anlage noch Umwelt dürfen absolut gesetzt werden. Anlage und Umwelt bedingen sich wechselseitig. Genaueres über das Verhältnis von Anlage und Umwelt weiß man eigentlich noch nicht. Es ist ein Forschungsproblem. Also, was merkt man da? Es ist sowas wie, ja, immer noch das, mit Fleiß. Die ganze Denkweise kreist nur um das. Ausschließen, feststellen. Aber es ist zugleich, es kommt zugleich daher, mit so etwas wie, wir wollen dieses Geschäft betreiben unter dem Gesichtspunkt, ob es da nicht Möglichkeiten gibt, Einfluss zu nehmen auf das, was bei einer Anlage, bei einem Menschen schon präbestimmt ist. Und das Letztere ist wichtig, weil es die ganze Tour, die ganze Eigenart des Fahndungsbedürfnisses der Psychologie heute ausmacht. Das Zweite, Messen der Intelligenz. Erster Punkt. Rassistisch ist dieses Geschäft, also Messen der Intelligenz, Intelligenztests, EQ und so, das meine ich jetzt. Rassistisch ist es da drin, von vornherein, dass die Intelligenz als Untersuchungsgegenstand hier bei diesem Geschäft quasi zu den natürlichen Merkmalen des Menschen gezählt wird. Also das ist erst einmal tatsächlich das Motto, die Intelligenz müsste sich am Menschen so als ein äußeres Merkmal erfassen lassen, wie meinen wir den Körperbau. Das ist von der Geisteshaltung, also von der Denkweise her, wenn ich Intelligenztest mache, oder das Problem erörter oder Modelle dafür aufstellt, wie kann ich die Intelligenz messen, ist eine ruhe Betrachtungsweise von vornherein unterstellt, nämlich, dass der Geist sowas wäre, wie, das ist ein Stück Natur, was ich bei den Menschen einsammeln kann. Auch da würde ich dann erstmal zweitens sagen, keine Panik vor Intelligenztests. Also nicht, das ist das Argument oder der prinzipielle Fehler oder entwürdigend, man wird getestet. Der eine oder andere hat es wahrscheinlich über sich ergehen lassen müssen. Ja, das ist nicht der Schlimme an der Psychologie, dass sie überhaupt sagt, ich ermittle mal, was du kannst. Ich prüfe mal deine Intelligenz. Für sie ist das nichts Schlimmes oder Kritikables. Es ist halt ein Hobby, ein Spiel. Also nicht, dass überhaupt getestet wird, ist da der Punkt, sondern die Eigenart dessen, worauf die Testerei des Psychologen geht. Das ist der Hauptwitz. Worauf geht sie denn? Es kommt ein sehr wichtiges Grundsatzargument dazu. Sie ermitteln eben nicht das, was überhaupt ermittelt werden kann. Was kann nämlich ermittelt werden, vom Begriff her, bei so etwas, was ein Individuum gelernt hat, wie weit bei einem Individuum sein Begriffsvermögen schon gediehen ist, wie weit er, meinetwegen, um das so auszudrücken, wie weit er kreativ denken kann, wie weit in der Lage ist, ein Problem zu lösen, das ihm vorgesetzt wird. Der Witz am Zweck des Psychologen ist gerade, ich glaube, das weiß man eigentlich schon, dass davon, von solcher Ermittlung, gerade abstrahiert werden soll, Umfang und Güte eines Wissens, das ein Individuum schon hat, ist für den Psychologen gerade etwas, wovon er abstrahieren muss, um zum Eigentlichen zu kommen. In der Testtheorie, oder die Testtheorie überhaupt, ist die Kunst, wer sich damit schon mal beschäftigt hat, wird dem zustimmen, ist die Kunst, diese Faktoren auszuschalten. Also da ist die Lösung einer konkreten Aufgabe nur ein Mittel für den Psychologen, um zum Eigentlichen zu kommen. Also statt zu sagen, ja gut, du hast die Aufgabe gelöst, gut, ich gebe dir eine 5. Dann ist der Intelligenztest vorbei. So ist es eben. Das machen die Psychologen nicht. Sondern sie wollen, wenn sie ihm einen 5er geben, sagen sie, dies ist für mich ein Mittel dafür, bei dir zu ermitteln, was du gerade noch nicht kannst. Und dieses, was du noch nicht kannst, das ist die Intelligenz, die du hast. Worauf sie raus wollen, ist, die Intelligenz an jemanden festzustellen als etwas, was ihn beschränkt in seinen Fähigkeiten zum Geist. Schließlich ist klar, warum das so ist, EQ. Die Leute sollen ja darüber, über diesen Intelligenzbegriff, verglichen und unterschieden werden. Also die Perversität, um mal so auszudrücken, der Intelligenztests besteht darin, dass etwas gemessen werden soll, wo der Psychologe die Unterstellung schon gemacht hat. Geist ist etwas, worüber das Individuum gerade keinen Einfluss hat. Es soll ja auch eine Strickliste herauskommen. Wo ist unten, wo ist oben, wo gehört jemand hin in Sachen Intelligenz? Bei wem lohnt es sich, bei wem lohnt es sich nimmer? Immer von der praktischen Seite hier vorgestellt als ideelles Hilfsmittel für die wirklichen Lehrer, Ausbilder und so weiter. Gut, das ist erst einmal wieder der Rassismus, unverfälscht. Intelligenztest ist Ausdruck rassistischer Bestrebungen, rassistischer Denkweisen. Dazu passt aber auch heutzutage erstens das Bekenntnis von Intelligenztheoretikern, also von Psychologen überhaupt, dass sie bei diesem ganzen Geschäft natürlich noch nicht, wir kennen das nicht, das Argument, die Natur der Intelligenz noch nicht rausbekommen haben. Zu diesem Geschäft passt heutzutage die sautumme Auskunft, ja, die Intelligenz ist sehr komplex und weil sie so komplex ist, ist sie so schwierig zu erfassen. Also dazu passt, will ich sagen, die Bekenntnisse von Intelligenztheorien, die eitlen, ach Gott, die Natur der Intelligenz, das kriegen wir eh nicht raus und so. Ich würde dazu an der Stelle sagen, oder in dem Zusammenhang, naja, es ist ja auch für Sie gar nicht wichtig, gar nicht entscheidend, weil Sie haben ja bei Ihrem Ermittlungsinteresse schon eine Natur der Intelligenz unterstellt und definiert, die es eben in sich hat. Aber auch hier wieder der Punkt, was so lästig ist in der Auseinandersetzung mit denen. Ich meine, ist auch praktisch. Das alles unterstellt, kommt auch die Intelligenzforschung natürlich daher, methodisch aufgeklärt. Ja, das ist vielleicht bekannt. Wenn ich einem Psychologen vorwerfe, du mit deiner Intelligenztests, du willst das sortieren, dann winkt er ab. Er wehrt sich, er will nicht wahrhaben. Das leugnet er und er sagt, das ist ein Angriff auf mich, den lasse ich nicht gefallen. Ich bin ganz anders. Der Angriff ist offenbar auch nicht besonders gut deswegen. Und es ist sogar der Witz, dass es innerhalb der Psychologie, gerade unter etwas kritischen Studenten, was man so sagt, natürlich ein beliebtes Geschäft ist, zu sagen, die wahre Psychologie ist doch die Distanzieren von Testen, von Sortieren. Wieder darauf hinaus, man hat es wieder damit zu tun, einerseits jawohl, nichts weiter als das, andererseits aber wieder... Da geht's los. Im Begriff des Bestrebens, den Menschen nicht festzulegen. Und deswegen will ich da etwas ausführlicher darauf eingehen, auf dieses ewige Problem. Zunächst einmal, gehe ich davon aus. Im Grunde ist es dasselbe. Wenn sich der Psychologe der Ermittlung des Gesamten einer Individualität widmet und diese Typisierung Charakterkunde oder Persönlichkeitsabschätzung nennt. Es ist vollkommen wurscht, es ist vollkommen dasselbe. Der Begriff, ob ich sage Charakter oder Persönlichkeit, ob ich sage Charakterzüge oder Persönlichkeit, Wesenszüge, Traits, ist es haargenau der gleiche Mist oder Witz. Festgesetzt hat sich jedoch der Eindruck, als ob zum Beispiel die empirische Persönlichkeitsforschung von Herrn Professor Schneewind an dem Haus, im Haus hier, mit dem zum Beispiel medizinisch-psychiatrisch gewonnenen Charakterbegriff eines Kretschmer oder Sheldon, bei dem der ziemlich direkte Schluss von Blut aus Temperament versucht wird, nur noch ziemlich wenig zu tun hat. Bei Charakter fühlt sich jeder festgelegt und determiniert. Darunter will man sich nicht so gerne eingeordnet wissen. Wenn aber die Psychologie mit Persönlichkeit daherkommt, glaubt man sich schon eher gerecht behandelt. Hier glaubt man den Bezug auf sein konkretes Ich und insbesondere ist man angetan von der Mitteilung der Wissenschaft, dass die Entwicklung zu einem fertigen Ich ein ziemlich unendlich abgeschlossener Prozess ist. Persönlichkeit schätzt man mehr wie Charakter, weil das Erstere mehr die Entwicklungsmöglichkeiten eines Ich zu betonen scheint, also der Vorstellung von der eigenen Freiheit entgegenkommt. Charakter als der Begriff, mit dem der Mensch von der Psychologie bloß abgestempelt wird, abgeschätzt wird, verurteilt wird und wo der Mensch infolgedessen dann auch so ist. Das hat jeder drauf, so zu denken. Wenn ich sage Charakter, dann bin ich eben ein Typ oder bin ich auch ein Typ und dann ist es eben so. Und das gefällt mir nicht. Schätzt dagegen der Psychologe die Persönlichkeit ab, misst einem die Eigenschaften, Fähigkeiten und das Leistungsvermögen, um zu einem möglichen Gesamtbild zu kommen, so glaubt man eher nicht, dass das Profil, welches der Psychologe bei einem erstellt, die Logik des Abschätzigen enthält, mit der man bloß festgestellt wird, dann eben ein Typus ist und fertig. Kurz und gut, angesprochen als Charakter, fühlt man sich entwürdigt, angesprochen als Persönlichkeit, gewürdigt und beachtet. Die Frage ist also, was der Persönlichkeitsbegriff der Charaktervorstellung zugefügt hat, was der Eindruck des Unterschieds mit der Logik des psychologischen Schlussverfahrens und dem Interesse des Psychologen zu tun hat. Und ich sage gleich dazu, so wie wahr es ist, dass die Leute da den Unterschied machen, so wahr es ist, dass eben an dem nichts dran ist, und so wahr es ist drittens, dass sich das da vom psychologischen Geist her tatsächlich ein bisschen verschoben hat, weswegen die Leute auch diesen Unterschied machen. Das Schlussverfahren der klassischen Charakterologie bei Kretschmer ist die Korrelation, also das Zusammenbringen zwischen Körperbautypen und Temperamentseigentümlichkeiten, gewonnen aus umfangreichem medizinischem Material. Die Körperbautypen, hat jeder vielleicht schon mal gehört, da gibt es die Leptosomen, die Pykniner, die Athletiker und andere. Temperamentseigentümlichkeiten hat vielleicht noch nicht jemand so gehört, da gibt es die Schizotymie und die Zyklotymie zum Beispiel. Mit Temperamentseigentümlichkeiten ist gemeint, anderes Wort heißt für es in der Psychologie Affektionen, das sind quasi die Gefühlszustände, die Erregungszustände bei Menschen, die mit dem Willen zusammenhängen, aber in der Charakterologie zum Beispiel etwas unterhalb des Willens mit Recht angelegt sind. Also wenn das Blut in Wallung gerät, das ist Temperamentseigentümlichkeit. Es geht also in dieser Charakterologie, in der klassischen Variante, ich will sie mal vorführen, damit man da von dem Vorteil weggeht, abkommt, das sei so inhuman. Es geht also um die Gewinnung der Charakterzüge aus dem Körperbau. Die Untersuchung des Körperbaus und die Klassifikation von Unterschieden desselben, sein medizinisches Randinteresse, ja, die Menschen unterscheiden sich in ihrem Körperbau halt. Also die Untersuchung des Körperbaus ist nicht das Schlimme und Interessante an der Geschichte, sondern die Fragestellung des Psychologen. Wie innere Merkmale bereits an den äußeren Merkmalen drinnen sind. Er verwandelt den Begriff oder den Körperbau näher in den Begriff der Konstitution. Hat vielleicht auch schon jeder mal gehört. Worunter er, Zitat, versteht, die Gesamtheit aller der individuellen Eigenschaften, die in erster Linie auf Vererbung beruhen, das heißt genotypisch verankert sind. Der Körperbau in dieser rassistisch argumentierenden Psychologie dient also als die entscheidende Vorprägung des Individuums. Die Konstitution sagt mir alles. Er ist die anlagebedingte Determiniertheit der Seele. Zitat, der Konstitutionsbegriff ist ausgesprochen psychophysisch, gesamtbiologisch, auf das Ineinander von körperlichem und psychischem gerichtet. Zitat Ende. Also er sagt, der Körper, als Konstitution gedacht, der ist die Identität von seelischem und körperlichem, von innerem und äußerem. So denkt also der Psychologe hier die biologische Bedingtheit aller vermeintlichen Individualität. Diese ist entschieden mit seinen medizinischen Merkmalen. Kennt man von jemandem diese Daten, seine Konstitutionsmerkmale, so weiß man schon im Prinzip, mit was für einem Geist man es zu tun hat, der einem so ausgezogen entgegentritt. Aber das ist noch nur die halbe Miete. Jetzt geht es erst richtig los. Im Prinzip nur, denn für die Ermittlung der Entschiedenheit eines Subjektes braucht der Psychologe noch einen Erfassungsbegriff für die Erscheinungsform der geistigen Seite, mit der sich ihm ein Mensch präsentiert. Er hatte im Begriff der Konstitution den Zusammenschluss von Geist und Körper nur vorbereitet. Er will ja eine Korrelation zwischen der anderen Seite, die er als selbstständig anerkennt, eben der geistigen. Und diese geistige Seite, für die er jetzt einen Erfassungsbegriff sucht, um ihn mit der Konstitution zu korrelieren, dieser Begriff ist nun der eigentliche Charakter. Zitat, unter Charakter verstehen wir die Gesamtheit aller affektiv-willensmäßigen Reaktionsmöglichkeiten eines Menschen, wie sie im Laufe seiner Lebensentwicklung entstanden sind, also aus Erbanlage und sämtlichen exogenen Faktoren, Körpereinflüssen, psychische Erziehung, Milieu und Erlebnisspuren. Zitat Ende. Mit dieser Definition ist klar ausgesprochen, wenn der Psychologe von Charakter spricht, also gegen ein bisschen ein Missverständnis bei dieser Geschichte, dann geht es ihm um die Seite des Willensmäßigen, zu der er auch das Affektive rechnet, die er damit erst einmal anerkennt. Er anerkennt die Tatsache, gerade mit dem Charakterbegriff, dass bei aller Vorentschiedenheit der Persönlichkeitsanlagen bei Menschen an seinen Willensseiten nur ein Verhältnis zu sich als einem Genmaterial vorliegen muss. Das eine ist also, mit dem Charakter bestimmt der Psychologe ein Stückchen Freiheit, die Konstitution einen Menschen aus sich entlässt, gebiert. Das andere ist der Inhalt dieser Freiheit. Der Inhalt dieser Freiheit. Dem Fanatismus einer Anlagelogik gemäß besteht der Inhalt dieser Freiheit nur in einer Aussicht für das Individuum, nur in einer Aufgabe für es. Die Freiheit ist hier identisch mit die Bewährung an seinem Erbmaterial. Und zwar im Ausgesetztsein, sagt der Psychologe, an die äußeren Einflüsse, die auf den Menschen im Laufe seiner Entwicklung unweigerlich auf ihn zukommen. Mit dem Begriff des Charakters erfasst der Psychologe also die besondere Weise, die je individuelle Möglichkeit, mit der die Subjekte mit ihrer allgemeinen, in ihrer biologischen Struktur vorgegebenen und vorentschiedenen Natur nachkommen. Und diese Besonderheit der Leute geht der Psychologe so nach, dass er für sie typische Ausprägungsmöglichkeiten entwirft, damit alle Absonderungen der Individualität in gewissen Bahnen bleiben und die Individuen so ihren Halt haben. Abgesehen jedoch von der Besonderheit seiner Charakterbildung ist der Mensch nichts. Was er für sich jetzt noch sein mag, das ist wichtig, als Einzelheit, geht ganz auf in dem Zusammenschluss seiner Einzelheit mit der Allgemeinheit der Konstitution über seinen Charakter. Ich will dieses Schlussverfahren in seinem logischen Gehalt, abstrakt, noch einmal herausholen. Weil die Persönlichkeitspsychologie, die Charakterkunde, ist ein Schlussverfahren der Art, dass ich einen Menschen nur in seiner Eigentümlichkeit vor mir habe, er ist einer für sich, dass ich an ihm dann suche, was ihn im Unterschied zu anderen charakterisiert, und dass ich dann die Erklärung dessen, was ihn im Unterschied zu anderen charakterisiert, erkläre aus einer Allgemeinheit, unter der er sich von anderen nicht mehr unterscheidet, aber die seinen Begriff ausmachen, eben in diesem Fall die Konstitution. Das Allgemeine eines jeden Ich, worüber er nie hinauskommt, worin das Ich befangen ist, was ihn treibt, was seine Zwecke bestimmt, was die Vorgabe seiner Natur ist, seine Anlage, eben die Konstitution. Das eine Moment dieser Begriffsbildung, dieses Schlussverfahrens von Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelheit. Das Besondere ist, die Menschen sind aber auch wieder alle verschiedene Naturen und Gemüter. Sie begreifen sich ja auch so, sie wollen ja jeder sich selbst sein. Wer sagt denn schon als Mensch, ich bin die Konstitution? Also ich bin identisch mit einer Variante eines Körperbaus. Da ist ja jeder nicht bei sich. Das ist die Besonderheit. Man muss also anerkennen, dass sich die Art bei jedem in besonderen Gefügen einstellt, bei jedem eben charakteristisch ist. So denkt ja der Psychologe. Auf diese Weise ist es möglich, dass jedes Individuum sich als Einzigartigkeit empfinden darf. Ja, muss. Und so ist klar, dass der Begriff des Charakters in der Tat die Übersetzung des Rassebegriffs für die spezifischen Deutungsbedürfnisse der psychologischen Weltanschauung ist. Charakter ist das Argument Rasse, nicht die Sache, das Argument Rasse auf psychologisch. Und das heißt, im seelischen und geistigen Empfinden und Erleben der Welt spiegelt sich die Unverwechselbarkeit, die Echtheit eines Geschlechtes als Unverwechselbarkeit eines Ich. So soll sich ein Individuum, ein Intellektueller meinetwegen, ein Student, irgendjemand, denken, sich selbst zu begreifen, zumindest der Psychologe. Also ich hoffe, dass das klar geworden ist. Der Witz kann man verkürzt auch so ausdrücken. Wenn ich wirklich der Auffassung bin, dass ich sage, dass ich beweisen will, die Rasse in mir, in meinem Ich, meiner Subjektivität, wo nur ich bin, und nicht in das anonyme Ding. Wenn ich das beweisen will, und der Psychologe beweist es halt, er will es beweisen, dass da ein Zusammenhang besteht, dann besteht der Gedanke halt dann darin, dass ich das ganze Ich, dass das ganze Ich keinen anderen Inhalt haben kann. Von allem Inhalt ist da abstrahiert. Wenn ich aber davon abstrahiert habe, und von dem Ich, von einer Subjektivität bleibt nur das übrig, diese Abstraktion. Ich bin für mich unterschieden von anderen. Ich bin die Einzigartigkeit. dann ist dieser Gedanke tatsächlich das Erleben eines Allgemeinen in mir als meine Identität. Bis dahin wäre also das Ganze eine solide Übersetzungsleistung der Psychologie. Man könnte zu ihr sagen, Menschenskind, auf deine Tour, bist du zwar bloß Psychologe, du willst verpsychologisieren, du willst alles immer umdrehen, also was die Wirklichkeit ist, du willst sie als Produkt der Subjektivität, des Subjekts nehmen und so weiter. Und bei diesem Geschäft denkst du, Rasse, bis dahin sauber und ehrlich. Jetzt gibt es aber diesen verfluchten Fortgang, dass heutzutage die Charakterlogie Persönlichkeitswissenschaft sein will. Und da ist unterstellt bei denen, bei diesem Fortgang, dass sie tatsächlich einen Fortschritt gemacht haben wollen, über das von mir jetzt gerade dargelegte. Also wenn man jetzt in ein Seminar gehen würde, meinetwegen zum Schnee würde, und würde sagen, all das Zeug, was du treibst, ist seinem Begriff nach und seinem Zweck nach und seinem Inhalt nach nichts weiter als das, was ich jetzt gerade dargelegt habe. Dann würde er sagen, ich habe mich schon 1900 sowieso von diesem Zeug distanziert. Und ich will jetzt, das ist ja gerade mein Grundtenor, ich will jetzt mal darauf aufmerksam machen, dass es dann falsch wäre, ihm tatsächlich, obwohl es die Wahrheit ist, also ob es der Begriff ist, zu sagen, nein, nein, du bist schon genau noch das. Nein, der Witz ist eben der, und das Schlimme ist, sie machen einerseits genau das, wollen aber zugleich tatsächlich noch was anderes. Und um das zu demonstrieren, eine kurze Definition aus der modernen Persönlichkeitspsychologie, und man weiß sofort, was da anders ist. Ja, du hast mich übrigens missverstanden. Dann hast du das nicht mitbekommen. Also ich sag's nochmal, der Witz ist der, diese Charakterologie macht den Zusammenschluss. Das will sie tun als Theorie. Sie sagt, also das Bedingtheit, was du hast, ne, die Determiniertheit, die ist, in meiner Wissenschaft gibt es sie überhaupt nur als Zuordnungslogik. Verstehst du? Ich fange an, der Körperbau ist meine Grundlage. Und den Körperbau erweitere ich zum Begriff der Konstitution. Und der ist schon psychologisch vermischt. In dem Begriff der Konstitution ist das schon drin, was du jetzt nochmal ansprichst. Das soll ja klar werden. Diese Typen da, der Leptosom und so weiter, das sind nicht bloß medizinische Beschreibungen, das ist eine psychologische Theorie. Es ist ja kein medizinisches Fachwissen in dem Sinn. Also wo man was anfangen kann, jemand heilen kann zum Beispiel. Ne? Sondern es ist schon aus dem Randbereich der Medizin, auch der Psychiatrie hier, gewonnenes Material für die psychologische Begriffsbildung. Und jetzt ist eben der erste Witz, war eben der, dass ich gesagt habe, bei denen geht es so, sie gehen erst einmal, das ist das Rassistische an ihnen, sie gehen erst einmal ganz sicher vor. Und das ganz sicher Vorgehen heißt eben, dass im Begriff der Konstitution schon die Identität von inneren und äußeren Merkmalen gegeben ist. Und das ist ein totaler Widerspruch, ja? Weil eben das Innere und das Äußere nun mal voneinander getrennt sind, sagen wir es mal so. Also das ist schon das Produkt eines Überführungsdenkens. Du musst schon ein kleiner Fanatiker sein, Also wenn das zu kurz gekommen ist, das sollte aber gerade dargestellt werden. Du musst schon ein kleiner Fanatiker sein, um zu sagen, um diese Gleichheit zu sagen. Nämlich, wie du, also dein Temperament, ja, das führe ich dir auf deinen Hormonhaushalt zurück. Das ist er. Das ist nichts weiter als deine Temperamentsäußerung, das sind einfach Hormonausstöße. Ich messe dein Blut und was weiß ich, die Blutgruppen, das haben sie alles gemacht, ja. Und das ist das Temperament, das ist dein Wille. Also diese Identität, dieser Identitätsfanatismus, ist der erste Mal, fällt unter den Punkt 1, sie gehen sicher. Nachdem sie es aber getan haben, sind sie nicht fertig. Das ist bloß die Hälfte ihres Geschäfts, also von ihrem Ehrgeiz her. Sie wollen nicht einfach sagen, Identität, sondern sie wollen sagen, das ist schon mal klar, das ist das Vorbestimmte, das Vorgeprägte, das ist halt das Anlageargument, das erbmäßig hier Gedachte. Jetzt sagen sie aber, naja klar, das wollte ich gerade betont haben. Natürlich läuft der Mensch noch als ein Verhältnis zu sich selber rum. Der hat noch einen Willen, eine geistige Seite, die fällt ihm gerade nicht zusammen. Also im Begriff der Konstitution ist das schon vorgedacht, dass er zusammenfallen möge, aber dann sagen sie noch, ja eigentlich ist mein Thema Konstitution und Charakter. Und die Übung besteht, den Charakter so zu definieren, dass er mit dem Begriff der Konstitution zusammenpasst. Also die drücken sich dann so aus, dass sie sagen, der Begriff der Konstitution ist eher körperlich gemeint, lässt das Psychische weg, und der Begriff des Charakters hat körperliche Bezüge, ist aber eigentlich bloß psychologisch gemeint. So gehen die davor. Das Und ist festzuhalten. Und dabei kommt raus, entgegen einer weit verwalteten Vorstellung, auch wenn man mit Leuten von uns diskutiert, dass in der Psychologie der Charakter eine Art von Festlegung ist, die auf der Anerkennung des Willens, wie blöd sie auch ist, pervers sie auch ist, beruht. Da ist der moralische Inhalt davon. Es ist psychologisch der Charakter sowas wie die Möglichkeit, die Natur bei einem Menschen eingerichtet hat, damit er sich im Rahmen seines Erbguts bewegen kann. Und das ist ein psychologischer Fanatismus, der übrigens, wenn man das noch an der Stelle vielleicht einfügen soll, der mit dem Charakter, wenn man ihn rationell bestimmen mag, ja, nichts zu tun hat, sondern dessen Verpsychologisierung ist. Also das muss man davon trennen. Weil du es jetzt so quasi unter der Hand aufbringst, nur die Bemerkung dazu. Am Charakter selber ist nicht viel dran. Also was Erklärenswertes und sowas. Ist es bloß der Witz? Es ist sowas wie die formelle Energie. Die formelle Energie, die sich die Menschen zulegen. Und worin sie sich natürlich auch wieder unterscheiden. Das ist sowas quasi wie, vorher hatten wir Stichwort Verhalten, hier ist es die umgedrehte Seite, oder die entsprechende Seite, das ist sowas wie die Gewohnheiten. Ja? Jetzt nicht psychologisch, behavioristisch gedacht, sondern vom Begriff erst einmal gedacht. Das sind die Gewohnheiten, die ein Mensch annimmt. Der Begriff der Gewohnheit ist eigentlich so zu fassen, das ist das, wie sich ein Wille, bei dem, wenn er sich überlegt, was er zu tun hat, wie er sich einrichtet, das sind die Hilfsmittel. Also zur Gewohnheit gehört zum Beispiel Gewohnheiten aufzustehen, zu Bett zu gehen, sich seinen Tag einzurichten, was die Freiheit da angeht, wenn man sie hat. Oder auch unabhängig davon. Ja, was ist denn das? Wenn man das rationell kurz macht, dann bleibt eigentlich bloß das übrig vom Charakter. Also jetzt rein wissenschaftlich genommen, das ist als Seite am Menschen, das gehört zur Ausbildung des Willens dazu, verselbstständigt sich sogar, um des Willens nämlich, wegen. Es ist so wie die Seite am Willen, dass er sich halt die und jene Gewohnheit zulegt, um sein Werk zu tun. Und jeder weiß, der Gewohnheiten sind was Gutes, wenn man sie einhält. Und diese Bestimmung, dieses Formelle, ja, dieses Formelle, womit ein Individuum seine Energie regelt, meinetwegen, oder sowas. Das ist hier das Ausgangs- und die Unterscheidungskünste der Leute da drin. Und das überhaupt auch ein weites Feld der Bornierung dann noch abgeben kann, natürlich. Das ist ein Material, die Beobachtung für den Psychologen und sein Ausgangspunkt, und das verpsychologisiert er erst einmal. Also wenn man es ganz genau nehmen will, ne? Die Seite. Aber hier kam ja woanders her, deswegen bin ich eigentlich darauf gar nicht gestoßen und habe gemeint, ich könnte mir diese Bemerkung ersparen oder weil ich komme hierher davon, von der Aufgabe, wie ist, inwiefern ist, ist Charakter ein Rassegedanke? Und das wollte ich, war hier der Hauptwitz. Also erstens, es ist eine, jetzt zweitens nochmal die Fortsetzung. Also ist das klar? Oder ist es geklärt? Der Übergang, der Abdrifter in eine methodisch vorgetragene Persönlichkeitspsychologie, wie sie heute eben üblich ist. Eine Definition dazu, ein berühmter Persönlichkeitstheoretiker, Gilford, glaube ich, ist es, sagt, als Definition der Persönlichkeit, jede Einzelpersönlichkeit ist einzigartig. Schluss. Das heißt, ja, ist mal das. Nochmal, jede Einzelpersönlichkeit ist einzigartig. Wenn man beckmisserisch sein will, fällt uns sofort auf, schon in dem Einzelpersönlichkeit ist eine Verdoppelung drin. Die würde sich die eben geschilderte Charakterologie, saubere, ehrliche Tour da, nicht so einfach, das wird wissenschaftlich denen nicht so einfach einfallen, sowas zu sagen. Einzelpersönlichkeit, doppelt gemoppelt. Aber wichtig ist was anderes, nämlich einzigartig. Es ist so, ich sage gleich vom Ergebnis her, der einzige inhaltliche Satz in einem modernen Lehrbuch über Persönlichkeitspsychologie, also wo man anstreichen kann, hier ist eine Aussage, die, das ist der Inhalt, das wollen Sie sagen, der steht fest, von Ihnen her. Das ist tatsächlich die Reduktion von Persönlichkeit, Charakter und sowas auf Einzigartigkeit. Alles andere, was danach kommt, sind Modelle dieser Einzigartigkeit zu erfassen. Sind Aussagen der Art, es ist sehr schwierig und wird uns fast nie gelingen, die Persönlichkeit zu erfassen. Sind gipfelnd in der Aussage, es wäre auch verfehlt von der Persönlichkeitspsychologie, so unter Meister Schwebend zum Beispiel, wäre verfehlt von der Persönlichkeitspsychologie zu erwarten, dass sie mal mit einer Definition der Person, einer endgültigen, daherkommen könnte. Das wäre was ganz Irreführendes als Aufgabe. Also kurz und gut. Der Übergang, der da als methodisch aufgeklärt, wenn ich da meine, ist wieder so. Ist wieder dieser Zusammenhang. Wenn vom Persönlichkeitsgedanken nur übrig bleibt, der Gedanke, jeder Mensch ist einzig. Was ist denn noch der Inhalt von Persönlichkeitspsychologie? Nur der Maßstab, die Art, bedenkt das Wort Einzigartigkeit, worauf ist da das Einzige bezogen, das Subjektive, das Individuelle, eben auf die Art. Das ist der ganze Inhalt von der Kategorie, das ist der Maßstab. Ja, was ist jetzt hier die Art? Die Art ist eben das, wo die Leute unterschiedslos sind. Das ist dieser Totalbegriff. Da kann man sich alles denken. Aber von dieser Art, oder dieser Art, dieses Totale da, bin ich persönlich. Was fehlt an der modernen Persönlichkeitspsychologie? Es fehlt einfach die Mitte, es fehlt einfach, dass man sagt, ja, woran sieht man das jetzt, dass du die Art bist? Die alte klassische schöne Tour hat gesagt, mit Recht, das muss ich beweisen, dass jeder Einzelne nur die Art ist. Und ich beweise es ihm daran, dass ich an ihm zeige, wie sich bei ihm Charakterzüge herausbilden, dafür gibt es einen Begriff und so weiter. Eben in seinem Charakter. Und der ist definierbar, der ist angebbar, beschreibbar. Genau darauf will sich aber die moderne Persönlichkeitspsychologie nicht mehr einlassen. Sie hält den Begriff des Charakters, naja, überhaupt für veraltet. Sie selber geht davon aus und hält diesen für veraltet. Ja, was bleibt jetzt übrig? Es bleibt ein Begriff, also inhaltlich bleibt übrig ein Begriff von Persönlichkeit als Inbegriff einer absolut leeren Subjektivität. Und das ist zugleich der wissenschaftsimmanente Übergang, das ganze Geschäft nur noch methodisch zu betreiben, hat die Seite des Skepsis, also des Nichtwissens, und hat die andere unangenehme Seite, methodisch, dass sich auf nichts festgelegt wird. 1000 Modelle werden erörtert, kommt nichts bei raus, soll auch nicht. Aber mit diesem Geschäft geht man die Leute untersuchen nach ihren Persönlichkeitsprofilen. Das ist ja das Perverse und das Widersprüchliche. Das tut sie ja immer noch. Aber wenn man den jetzt angreift, nur das will ich eben herausheben, vielleicht mal penetranterweise, dann weigert er sich zuzugeben, was er für ein Geschäft tut. Also bleibt natürlich auch nichts anderes übrig, als ihm das trotzdem zu sagen, was für ein Geschäft er tut. Nur eben, das ist an diesem Beispiel der Rückschluss auch zum Anfang, es ist eben so, da zeigt sich eben, das Rasseargument, dieses Naturargument dann in der Wissenschaft, ist eben durch das Menschenargument ersetzt worden. Ich will deswegen zum Abschluss, was mir um diesen Gedanken ging, eigentlich um sonst nichts weiter, eine Hegelstelle verändern. Mit der gütigen Erlaubnis vom Hegel. Also nicht, weil sie falsch wäre, sondern nur wegen der Zeitgemäßheit. Er sagt da, Paragraph 393, ne, das passt jetzt nicht zusammen, aber ich bin gleich fertig mit dem Zitat. Also wo er über die Rassen und die Rassenverschiedenheit redet. Rücksichtlich der Rassenverschiedenheit der Menschen muss zuvörderst bemerkt werden, dass die bloß historische Frage, ob alle menschlichen Rassen von einem Paar oder von mehreren ausgegangen seien, uns in der Philosophie gar nichts angeht. Man hat dieser Frage eine Wichtigkeit beigelegt, weil man durch die Annahme einer Abstammung von mehreren Paaren die geistige Überlegenheit der einen Menschengattung über die andere erklären zu können glaubte, ja zu beweisen hoffte. Die Menschen seien ihren geistigen Fähigkeiten nach von Natur so verschieden, dass einige wie Tiere beherrscht werden durften. Das ist, als Hegel-Zitat, nochmal die Erinnerung, das, was vorher als Imperialismus-Theorie des Rassismus erklärt worden ist. Jetzt aber kommt das, worauf ich noch, aus der Abstammung kann aber kein Grund für die Berechtigung oder Nichtberechtigung der Menschen zur Freiheit und zur Herrschaft geschöpft werden. Das ist der aufklärische Standpunkt vom Hegel. Jetzt kommt der Satz, den ich verbessern will. Der Mensch ist an sich vernünftig. Darin liegt die Möglichkeit der Gleichheit des Rechts aller Menschen. Die Nichtigkeit einer starren Unterscheidung in berechtigte und rechtlose Menschengattung. Also ich will da nichts dran verbessern, sondern ich will nur sagen, heute müsste man eigentlich schreiben, der Mensch ist an sich rassistisch. Darin liegt die Möglichkeit der Gleichheit des Rechts aller Menschen. Das war der Grundgedanke, dass eben damals und für lange Zeit man so gegen diesen Unfug zu Felde gezogen, dass man gesagt hat, nein, nichts da, aus der Rasse ist gar nichts zu deduzieren. Das ist unabhängig davon, ob der Rassist das dann tatsächlich macht oder nicht. Die geisteswissenschaftliche Auseinandersetzung geht ja anders, geht ja eben so. Es ist eben der Witz, dass ein Rassist heutzutage sagt, in der Tradition denkt und sagt, ja, das meine ich auch, der Mensch ist an sich vernünftig, aber beim Mensch denkt er eben das Gen. Und das war eigentlich mein Zusatz zu der ganzen Veranstaltung, beschreibt die geistige Lage des Arguments Rassismus, sein Dafür und sein Gegen und was man beachten muss, und dass man das beachten muss, wenn man da kritisch eingreifen will. Nach 3 Uhr, 3 Uhr. Der Entschluss, diesen zweiten Teil zu machen, ist jetzt von Wolfgang zweimal schon erklärt worden. Ich halte es dennoch für nötig, es ein drittes Mal zu tun. Nämlich wegen eines Arguments, das schon in meinem Teil gefallen ist. scheint offenbar nichts billiger zu sein, als sich vom Rassismus der klassischen Art von Hitler zumal zu distanzieren. So klar sind die Verhältnisse bei so einem politisch praktizierenden Rassisten oder bei einem Untertanen, der dieser Meinung ist, das eventuell auch wieder mitmachen würde, der halt ein offizieller Rassist ist. Der Maßstab heißt die eigene Nation, die Brauchbarkeit aller möglichen Leute, die in der Welt rumgangstern, für den Auftrag der Nation wird ermittelt und es wird herausgefunden, in Anführungszeichen, manche sind einfach dafür nicht geschaffen, vielmehr störend. Staat kontra fremde, unpassende Rasse. Eine einfache Sache, kein Schluss, sondern nur von seinen Gegnern für einen verkehrten Schluss gehalten. Es ist eine politische Auslese, die da vorgeschlagen, die da auch als Programm in die Tat umgesetzt wird. Alles klar, böse, abgrundtief böse. Zweites, dasselbe auf heute, immer noch politisch. Wir und die Ausländer. Diesmal nicht der Staat kontra eine Rasse, die untauglich und gefährlich ist, sondern wir für unseren Staat, die anderen des anderen Staats Diener, dem unterworfen. Wir müssen uns qua unserem Staat mit dem anderen Staat ins Benehmen setzen, damit die anderen überhaupt, die dem anderen Staat gehören, für unseren Staat brauchbar sind und hin und vorn. Und außerdem kriegen die Ausländer Zucker in den Arsch geblasen und wir Deutschen sind die Blöden. Heute der Zustand. Auch noch eine verhältnismäßig klare Sache und bewegt sich im Bereich der praktischen Politik zumindest beim Ausländerrecht und seiner Fortschreibung, Korrektur und so fort, Zuzugsbedingungen, was so alles im Schwang ist, und praktische Politik auch die Öffentlichkeit. Das ganze Theater mit oh Gott, Ausländerhass gibt's. Jeder Politiker beruft sich auf den existenten Ausländerhass, um Maßnahmen gegen die Ausländer einzuleiten. Weil das kann ich ja nicht zusehen, da kommen ihnen ja die Tränen in die Augen, wenn die immer Ausländer gehässiger werden, seine eigenen Bürger, da muss er doch was gegen die Ausländer tun, damit das unterbleibt. Das ist die heutige Lage. Auch nicht ganz ohne Brisanz. Wenn schon, dann ist die Abteilung, die der Wolfgang erklärt hat, die so ganz daneben zu stehen scheint, das am wenigsten Brisante. Aber Bedeutung hat sie, deswegen heute überhaupt den Versuch, einmal das zusammenzustellen. Es ist die Behauptung gewesen, in den höchsten Etagen des Geistes, in der Uni, in den auch politisierenden Feldern der psychologischen Disziplin, das waren die Beispiele Intelligenztheorie, Intelligenztest, Persönlichkeitstheorie, die Kategorie des Verhaltens, also das, was man halt so lernt, wenn man das studiert. Das war an der einen und anderen Stelle deutlich darauf hingewiesen, das sind schon Leute, die haben es immer ein wenig mit dem Problem, ist der Mensch jetzt frei oder ist er determiniert? Und so fort. Da spielt sich etwas ab, was sich auf der einen Seite durchaus korrekt als gewaltige Distanz zum politischen Rassismus ausgeben kann. Ja, aber die zweite Seite nicht vergessen. Die ist erklärt worden von Wolfgang Grad, die heißt nämlich, in diesem Fach, also in einer hochgeistigen Etage, die auch ihre popularisierenden Seiten hat, Psychologie steht ja heutzutage überall rum, in jeder Illustrierten, in jedem Fernseher kommt sie ja laufend dran, in ihren Nutzanwendungen. In diesem Fach ist von dem alten Staat kontra Rasse, von dem heute gegenwärtigen Wir und die Fremden, also Deutsche und Ausländer, eines enthalten. Keine konkrete Aussage mehr von den ersten beiden Abteilungen. Nur noch eins, das methodische Bedürfnis nach der Ermittlung entscheidender Unterschiede. Deswegen hat auch deine Frage nicht ganz nahe gepasst, weil die noch eine andere Seite enthalten hat. Mit dem Individuum geht mit sich selber um und so weiter. Die hat bei ihm eben keine Rolle gespielt. Der Witz ist, es ist die aufklärerische Bedeutung, die sich die Psychologie laufend zumisst, und in solchen Abteilungen ihres Faches betreibt. Darauf scheinen Wissenschaftler und ihre Hörer auch heute noch schwer scharf zu sein. Stolz sind sie drauf, dass sie keine Rassisten wie der Adolf Selig sind. Aber auf eines sind sie scharf. Wenn sie mal wirklich ermitteln könnten, welche entscheidenden Sachen jemand mitbringt, sodass sich darüber sein Ort, seine Stellung in der Gesellschaft, seine Karriere, sein Posten in der Hierarchie, sein Beitrag zur Gesellschaft, sein Versagen vor Beiträgen, die die Gesellschaft von ihm will und so weiter, wenn das sich ergeben könnte, das ist das Ideal, das Methodische bei diesem ganzen Gesuche. Darauf sind sie noch scharf. Ein extremes Fahndungsbedürfnis, dass wir deswegen methodischen Rassismus uns zu nennen trauen. Immer wird doch noch bei allen möglichen Leuten nach Konstanten, die sie mitbringen, von alles her, seit Geburt, gesucht, wodurch sich quasi ex post die Gerechtigkeit ergibt, die den einen unten, den anderen in der Mitte, den dritten oben widerfährt. Mit solchen Theorien lassen sich tatsächlich die Ausleseverfahren der modernen Ausbildung, der modernen Gesellschaft, in der Konkurrenz, in der Schule bis zum Beruf, lassen sie sich so schön beschönigen, quasi mit einem wissenschaftlichen Mäntelchen umgeben. Deswegen rentiert sich durchaus einmal, die paar abstrakten Gedanken bloß an der Psychologie zu besichtigen. Sie sind von nichts anderem geleitet, wie von demselben Bedürfnis. Das ist dasselbe, was ich jetzt suche, wie die Aussage. Hätten die Jungs Psychologie im Dritten Reich gelehrt, dann wäre ihnen das Völkische als Kriterium allemal eingefallen. So, jetzt machen wir Schluss.